Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Was ich jetzt auch ja, hallo sagen. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Die Folge 99. Ja, 99, ja. Das Jahr des Millennium Bugs. Das ist doch eigentlich ja das Jahr danach, oder? Nee. Stimmt, weil da Millennium, das Wort ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kannte das erst seit 98, 99. Und das war sofort verschwunden. Am 1. Januar 2000 wurde es zum letzten Mal genutzt. Es ist ja, glaube ich, auch wirklich nichts passiert, oder? Es gibt ja es gab ja keine relevante, also davor hat die IT Einnahmen gehabt ohne Ende bis dahin. Und dann zum Jahreswechsel ist nicht wirklich was passiert, aber das kann man natürlich auch sagen. Weil gab sicherlich ein paar Bugs irgendwo, aber die Weckerumstellung von Apple, die schief gelaufen ist wegen der Sommerzeit, war, glaube ich, schlimmer. Ja. Ja. Oder der Zoom. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass wir jetzt am Ende des Jahres über das Jahr 1999 sprechen und den Millennium-Bug, weil wir ja jetzt vor dem Maya-Kalender tot stehen. Stimmt, das ist eigentlich die gleiche Situation wieder, bloß dass die IT-Branche nichts dran verdient. Also es sind wohl schon ein paar Sachen passiert, das ist auch in der Wikipedia dokumentiert, also unter anderem ein Strahlungsmonitoring-Installationsding in Ishigawa hat nicht mehr funktioniert und so Kram. Aber jetzt irgendwie nichts, was man so... 150 Slot-Machines haben in Delaware nicht mehr funktioniert. Oh, das ist natürlich eine Tragik. Ja. Genau. Ja, genau. Und 1999, auch ganz wichtig, war das Jahr der Fanta-Limette. Fanta-Limette? Oh. Die ist danach wieder abgeschafft worden. Aber 99... Ja, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht und auf meinem Blog kann man auch so ein kleines Audiostück hören, was ich 1999 aufgenommen habe, kurz vor Silvester oder an Silvester sogar. Mhm. Dagmar Berghoff hat zum letzten Mal die Tagesschau gesprochen. An Silvester. Mhm. Und das letzte Jahrtausend. Ne? Mambo Number 5, um die Tradition der Single-Charts nochmal fortzusetzen. Genau. Und bevor jemand sich meldet, ich weiß, dass das Jahrtausend nicht 1999 geendet hat. Tja. Aber dieses Wissen hat uns allen nicht geholfen. Nein, hat uns allen nicht geholfen. Ja, nicht geholfen hat uns beim letzten Mal auch so einiges, weil wir haben wieder einiges falsch erzählt, oder? Also du hast es hier auf der Rate eingetragen, aber eigentlich ist es eher Recap, oder? Ja, eigentlich Recap. Genau. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, weil das jetzt schon ein halbes Jahr her ist oder so, ihr müsst jetzt euer Elster Online-Zugang bestellen, wenn ihr eure Mehrwertsteuer selber macht, weil die App abgeschaltet wird nächstes Jahr. Also was muss ich da bestellen? Also ich habe es jetzt selber gemacht, deswegen kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen. Man geht einfach auf die Elster Online-Seite und kann sich da einen Zugangscode bestellen, der kommt dann per Post. Okay, Postident oder was? Muss ja alles sicher sein. Nee. Ist ja andersrum. Hä? Du kriegst eine E-Mail und ein Postding und ich glaube, der Registrierungsprozess geht dann noch weiter. Ich bin aber erst bei dem Schritt. Okay. Das Wichtige ist nur zu wissen, nächstes Jahr könnt ihr das nicht mehr mit dem Elster-Programm am PC machen. Und eine Woche vorher. Ja, und das ist halt dann, das ist halt dann doof, wenn man weiß, dass man heute die Mehrwertsteuer-Voranmeldung abgeben muss und dann denkt, oh, ich melde mich jetzt mal bei Elster Online an. Geht nicht. Also jetzt machen, dann hat man es hinter sich. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, das sollte ich auch tun. Genau, außer es macht euer Steuerberater, dann ist das wurscht. Oder ihr habt den großen Vorteil, dass ihr angestellt seid. Dann braucht ihr so einen Quatsch auch nicht machen. Oh ja. Genau, und wenn wir schon beim Recap sind, wollte ich nochmal auf Superfuff zurückkommen, weil das ja auch dieses Jahr so war. Und du ja letztens getwittert hast, Martin, dass die... Flatter-Einnahmen nach unten gehen im Laufe des Jahres. Ich habe ja auch schon gegenteilige Sachen von anderen Leuten gehört, dass sie nach oben gegangen sind. Ja gut, aber das bewegt sich dann so. Ich habe irgendwie 3 Euro bekommen diesen Monat und nächsten Monat 2 Euro oder so oder umgekehrt. Ah, okay. Also bei den Zahlen, die ich so gehört habe, wo es irgendwie, also alle, die so signifikant irgendwie einen Betrag eingenommen haben, da kenne ich niemanden, was sage ich jetzt, anders gelaufen wäre, als dass es weniger geworden wäre. Vor allem seit Instacast halt nicht mehr Podcasts flattert automatisch. Mhm. Was mir zu dem Thema eingefallen ist, ist, dass die Subscriptions ja immer wieder mal auslaufen und man die verlängern muss. Und das war mir zum Beispiel nicht so klar. Ich war schon lange nicht mehr auf Flatter und habe gesehen, oh, alle meine Subscriptions zahlen schon nicht mehr seit ein paar Monaten. Und das fand ich echt doof. Wobei mittlerweile kann man, glaube ich, Subscriptions länger machen, oder? Also die ersten Subscriptions waren irgendwie so... Meine Aufmerksamkeitsspanne war so kurz, dass ich nur den Subscribe-Knopf wieder gedrückt habe und dann war ich wieder weg. Deshalb kann ich dir das nicht genau sagen, aber das ist auch ein Grund, warum es... Das ist auch ein Teil des Problems. Ja. Weil die Subscriptions sind ja auch neu gewesen vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, und dass die auslaufen alle ist bestimmt auch ein Faktor, eben weniger werden der Einnahmen, vor allem der Großen, weil ich glaube, die Großen kriegen eher eine Subscription. Da nochmal dann zurück zu Superfav. Also mal so Recap, wie sich das so entwickelt hat und was es verändert hat. Also was ich merke ist, dass die Blog-Flatters, also Flatters, die ich auf dem Blog kriege, tendenziell mehr wert sind. Das sind wohl auch Leute, die dann Superfav nicht benutzen. Okay. Und eher noch per Hand flattern. Mhm. Sind aber wenige. Und die Superfav-Flatters ist halt schon viel, aber Kleinvieh. Mhm. Und am lustigsten fand ich den einen Flatter, den ich bekommen habe, wo dann stand, wie viel er wert ist. Und zwar stand da 0,00 Eurocent. Naja. Nein, der Gedanke Euro, zählt. Euro, nicht ja, ja. Euro. Und da habe ich mich gefragt, wie Flatter das wohl intern abrechnet. Mhm. Ob die dann 0 Cent ausschütten oder einfach da so Bitcoin-mäßig bis in die 800. Kommastelle interessant, das noch zusammenrechnen. Lustig. Also mein Verhalten hat sich eigentlich gar nicht geändert, bloß dass halt durch Superfav automatisch Sachen verteilt. Ich habe eher das Gefühl, wenn du sagst, so Superfav, dass das mittlerweile schon wieder so fast niemand mehr benutzt, weil irgendwie alle sagen, das ist nicht cool und ja, aber ich habe jetzt aufgehört, das zu benutzen. Ja gut, aber da kommt ja immer der Schritt, dass du dann auch noch bewusst dich da abmelden musst, wo du gar nicht mehr weißt, wo du dich angemeldet hast. Nee, du kannst ja in deinem Flatter-Account schon die Connection einfach ausschalten. Ah ja, okay. Ja, ja gut, aber also Flatter ist nicht mehr im Fokus. Nee. Auch in der Diskussion nicht mehr im Fokus. Ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass dieses ganze Kickstarting dieses Jahr so abgehoben ist. Das Kickstarter ist das neue Flatter. Ja, was heißt... Steile These. Nee, ich würde nicht sagen, dass es das neue Flatter ist. Es ist halt ein anderes Finanzierungsmodell, aber das hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Oh, so viel, wie Flatter sicher davor bekommen hat. Die Aufmerksamkeit war bei Flatter nicht da. Obwohl, ich muss sagen, ich habe Flatter promoted und zwar im Türkei-Urlaub hatte ich das Flatter-Shirt an. Das erklärt einiges. Was ich mal geschenkt bekommen habe von Flatter. Du hast ein Flatter-T-Shirt bekommen? Ja, ich habe. Da kommt man doch nur für Bug-Reports, habe ich gehört. Nein, ich habe mal einen Blog-Eintrag gemacht mit diesem Analog-Flatter zusammen mit meiner Freundin. Hm. Da sind wir rausgegangen und haben so Fotos gemacht. Mhm. Also sie hat Fotos gemacht. Ich hatte bloß die doofe Idee. Wie das hier oft so ist. Jemand müsste mal. Genau, also wie es wäre, wenn man alles Mögliche flattern könnte. Und das fanden die wohl lustig und haben dann ein T-Shirt und Stickers vergeben. Hm. Und seitdem bin ich natürlich bestochen. Verstehe. Das ist ja ein bisschen Flatter-Fanboy. Deswegen passt das ja auch so gut jetzt gerade. Jo. Jo. Ich weise darauf hin, dass wir diese Woche Kuchen gesponsert bekommen haben vor der Sendung. Das heißt, es gibt jetzt auch Schmatzgeräusche zu hören während der News. Und Gabel auf Teller kratze und so. Das sind so die klassischen Ikea-Teller. Gesundheit. Oi, oi, oi. Und ich finde das echt das übelste Tellergeräusch, das ist so diese. Ja, ja, ja. Das ist, und das klassische. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja, ja. Ikea hat das übelste Tellergeräusch. Ja, diese Teller, diese matten, so ein bisschen grau-blau Serie, die hat echt so. Haha. Ja, die weißen klingen besser, oder wie? Es gibt ja verschiedene Tellerserien bei Ikea. Und anderen Dienstleister, Verkäuferhausen, Dingsbums. Wir sind ja gar nicht mehr in öffentlichen Rechten, wir dürfen das einfach. Ja, ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn es Teller-Serien gibt von Ikea, gibt es dann auch Staffeln? Und gibt es die Motoren? Mhm. Ja, vielen Dank an Tobi an der Stelle. Mhm. Aber unser Hörer Tobi. Ja. Unser Hörer Tobi, genau, der jetzt gerade den Kuchen vorbeigebracht hat. Aber lass uns am besten mal anfangen mit den News. Wir haben als erste Meldung hier stehen, dass Eric Schmidt in seiner Meldung mit Eric Schmidt bringt mich einfach zum Lachen. Ja, ja, diese besonders, weil er proklamiert, dass sie den Krieg gewinnen. We are winning the war. Pretty clearly now. So ist die Aussage. Und es geht um Android gegen iOS. Ah, I see, I see. Ja. Finde ich ja auch interessant. Ist an sich, wurde der nicht irgendwohin abgesägt? Vor einem halben Jahr oder so? Weil irgendwas war da mal. Aber, er ist noch voll aktiv. Abgesägt. Er ist noch wirklich so Chairman. Er ist noch CEO, ja. Ah ja, okay. Gut, nur um das wieder auf den Rad. Ich glaube, er ist nicht mehr Chairman, aber dafür ist er noch CEO. Gab es da nicht auch so einen schönen Vergleich mit Windows und Apple von vor? Mhm. Man hört den Kuchen. War sehr schön, weil er meinte irgendwie, ja, ich muss jetzt gerade die Seite aufmachen, dass ich es nicht falsch zitiere. This is a huge platform change. This is one of weggescrollt. This is one of the scale of 20 years ago, Microsoft versus Apple. So. Also er vergleicht Google an der Stelle quasi mit Microsoft. Mhm. Weil es geht ja auch gegen Apple an der Stelle und sie gewinnen auch. Und also die eigentliche Aussage, die dahinter steht, ist, wir gewinnen diesen Wettbewerb gegen Apple im Mobilmarkt dadurch, dass wir den Kuchen größer machen. Also wir verkaufen viele Telefone, wir verschenken die Telefone nahezu, also unser Betriebssystem zumindest, und haben dadurch einen höheren Share, weil irgendwie 70% der Neuaktivierungen sind jetzt irgendwie Android. Dass es halt nicht 70% des Gewinns ist, ist an der Stelle dann auch wurscht, weil sie gewinnen ja. Ja, das ist so ein bisschen, der Vergleich hängt, glaube ich, auch massiv mit der Zeit damals, weil also A, war Apple da nie so dominant, sondern Apple war halt gut, aber es war nicht so, dass jetzt jeder Computer ein Apple-Computer gewesen wäre, so wie das gefühlt jedes Smartphone ein iOS-Gerät ist, also so auch meinungstechnisch. Ja, das ist irgendwie, also das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und ja, ich glaube, sie pressen mehr Units in die Leute der Hände in irgendeiner Form. Aber es ist, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, die können einfach beide gut existieren an der Stelle. Ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig was nehmen. Nee. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass diese Entscheidung eine wirkliche Entweder-Oder-Entscheidung ist. Und man ist halt auf seiner Plattform da unterwegs und man da kriegt entweder dies oder jenes und dann. Also ich kenne keinen, der von iOS jetzt auf Android switchen will und umgekehrt allerdings auch nicht großartig. So. Ich kenne immer nur die Leute, die mal kurz das andere versuchen und dann wieder zurück wollen. Okay. Ich kenne überhaupt eher Leute, die von einem alten Knochen auf ein Smartphone. Auf ein Smartphone switchen. Und dann ist halt immer die Frage, kauft man sich da was einfach so ein billiges? Ja, das ist eigentlich Android drauf. Das finde ich eigentlich erstaunlich, dass jetzt mal abgesehen von den Geeks, ist das eigentlich immer eine Frage des Preises und nicht eine Frage, was will ich eigentlich haben? Weil wenn ich die Frage, was will ich eigentlich haben, dann wollen die immer ein iPhone haben und überlegen dann, ist es mir das wert? Ja, so geht es mir auch. Und das Problem ist halt da schon, dass die Einstiegshürde beim iPhone doch relativ hoch ist. Also das ist schon noch so ein Bereich von 0 bis 200 Euro, die du für so ein Gerät ausgeben kannst oder auch mit Vertragsgeschichte, was einfach einen Unterschied macht deutlich. Und ja, und deswegen ist eigentlich Apple gut beraten, wenn die Jugendlichen kriegen. Und deswegen ist der iPod Touch eigentlich auch sehr wichtig als Gerät. Wobei ich glaube nicht, dass das die Jugendlichen sind, die kein Geld haben für alles. Ja, was heißt kein? Ja, gut, die quengeln dann so lange, bis sie eins haben. Das stimmt schon. Aber es gibt halt auch so eine Einstiegsphase. Übrigens, sehr überraschend finde ich die aktuelle Plakatwerbung von Apple. Okay. Weil die optisch total anders ist, finde ich, mit diesen quietschbunten iPods. Ja, die haben sie doch aber schon mal iPod gemacht, Touches. So in die Richtung. Also diese iPod-Werbung war schon länger, diese quietschbunte. Wir machen die komplette Farbpalette eigentlich der iPods. Also auch über die letzten Jahre. Also was ich interessant finde, dass halt der iPod Touch so zentral ist eigentlich und nicht so der reguläre iPod, also weder der Nano noch. Ja, ist halt so das bessere Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich. Ja. Was mir aufgefallen ist so im täglichen Leben, dass ich in der U-Bahn öfter mal in der Situation bin, wo um mich rum viele, viele Android-Geräte sind. Das ist irgendwie mehr geworden. Ist mehr geworden. Wirklich. Ja, also ist so, ja. Früher war das entweder so ein iPad oder ein iPhone. Oder Knochen. Oder vielleicht auch so ein alter Knochen, aber inzwischen ist es schon sehr häufig so, also ein Samsung, auch so ein Samsung mit Smartcover und so, letztens auch mal wieder gesehen, also wo du so ein... ja gut, das ist aber schon eher selten. Weiß ich nicht, also das ist durchaus so, ich hab dann in dem Moment, wo ich dieses Telefon gesehen habe, mal so rumgeguckt, ein bisschen abgescannt und da war nahezu alles Android. Also da habe ich gar kein zweites iPhone in dem Wagen gefunden. Und jetzt ist ja gerade so Weihnachtszeit, also relativ voll und relativ viel drauf gucken. Mhm. Und das fand ich schon auch interessant. Mhm. Ja. Vor allem, weil es halt in unserem Umfeld halt so überhaupt nicht stattfindet. Ja. So. Ja, gut. Ja, also, mich würde auch interessieren, wie die Geräte so genutzt werden. Also ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Ich kenne die Bedienerfreundlichkeit nicht und so weiter. Angry Birds wird gespielt. Facebook. Immer wenn ich gucke, Facebook. Die Facebook-App. Das war das Einzige, was ich auf fremden Telefonen sehe. Aber wie viel von dem Smart wird eigentlich bei Smartphones überhaupt genutzt? Naja, aber so an sich war das halt ein Interview, irgendwie eine Stunde oder so, mit Bloomberg. Also nachdem jetzt letzte Woche der Onkel Koch Rede und Antwort gestanden hat, war jetzt der Herr Schmidt dran. Also auf Bloomberg TV jetzt, nicht? Ich weiß nicht, ob es TV war, aber auf jeden Fall mit Bloomberg. Und ja, also es ging halt auch am Rande eben um diese wir gewinnen den Krieg-Rhetorik, aber halt auch irgendwie so, ja, wie geht's denn Google so und wie ist denn das mit den Steuern und wie ist denn die zukünftige Lage und Europa ist ja ganz arm dran und wie schaut es denn da aus und bla. Ich finde es eine interessante Perspektive, weil man das so auf andere Waren mal so anwendet. Ich will jetzt, dass jeder Mercedes fährt oder so, da klingt es dann eher absurd, so diese überhaupt das Ziel zu haben, diese komplette Macht, Marktdominanz zu kriegen. Ja, wobei das natürlich auch das Ziel von Mercedes ist. Ja, aber das werden sie nie schaffen. Ja. Oder weißt du mehr als ich? Nee, aber... Naja, die kaufen sich aber schon auch zusammen so. Also, ja. Wenn sie das Luxussegment komplett besetzen wollen, dann werden die anderen Marken schon noch auch weggekauft, so mit der Zeit. Also vom Ziel her ist es, die sprechen halt nicht direkt so. Hm. Aber ich meine, das ist ja sowieso nicht Eric Schmidts Stärke. So beim Sprechen aufzupassen, wie es ankommen denken. Könnte. Was ist gemein? Was sind wir heute wieder gemein? Ja. Na, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mein Nexus 7 liegt hier in der Ecke. Langweilt sich, tut nichts. Habe ich keine Verwendung mehr für jetzt seit dem iPad Mini, weil das war wirklich so, die Größe war so das einzige Alleinstellungsmerkmal für mich. Und dann mal wieder gucken, was auf Android so geht. Das kann man nochmal, aber da weiß ich nicht. Ich habe auch kein Windows 8 Gerät. Ich bin jetzt nicht, ich vermisse nicht irgendwas, was ich jetzt unbedingt gerne machen würde, was dann nur mit diesem Gerät geht. Das ist so mein Hauptding. Vermissen musst du jetzt auch nicht mehr Google Maps? Weil gibt es das auch wieder für iOS. Aber ich glaube nur fürs iPhone, oder? Genau, es ist eine iPhone-Only-App an der Stelle noch. Auf dem Gerät, das ich gerade in der Hand halte? Naja, kannst du es auch, aber da ist es dann hässlich, klein und pixelig. Aber pixelig ist es ja sowieso immer auf dem iPad Mini, insofern. Ja. Ja, aber habt ihr euch das schon angeguckt? Nein, noch nicht. Einen Hauch habe ich es mir angeguckt. Sieht so... vom sehr, sehr Google-Designing aus, also auch vom Interface her ist es so, dass da ganz wenig Standard-iOS passiert, sondern viel, wir machen da so weiße Flächen als Knöpfe, mehr so, es fühlt sich eher so an wie Android auf meinem iPhone, von der, aber die positivere Seite, es ist schon auch also dieses Google-Plus-Design, so ein Interface-Stil, aber es ist schon einer, der jetzt nicht so iPhoneig ist. Mhm. Von der Funktionalität? Ich mach's nochmal auf. Naja, es sind halt die Karten, die man von früher kennt. So allein was die Grafik angeht, nur dass sie jetzt auch Vektor sind. Das heißt, man kann sie drehen frei. Mhm. Ich habe noch nicht geguckt, wie das mit dem Caching ist, wie viel er sich da cached und wie viel nicht. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Und was halt für mich der wesentliche Unterschied ist, ist, dass ich mir halt die öffentlichen Nahverkehrslinien einblenden lassen kann. Ach, das ist. Das kann Apple halt nicht. Mhm. Wird es auch auf absehbare Zeit wohl nicht. Wahrscheinlich. Können. Das Ding ist, das Navigieren funktioniert auch mit den ÖPNV-Daten. Das heißt, ich kann sagen, ich will von hier zum Hauptbahnhof und dann sagt er mir auch hier, nimm den Bus oder nimm die U-Bahn oder er kann sogar ICE. Also ich kann sogar sagen, ich will von hier nach Berlin und dann sagt er mir, nimm den Bus zum Hauptbahnhof und nimm den ICE nach Berlin. Also das kann er alles. Aber es ist irgendwie stellenweise halt auch so ein bisschen spotty. Ja? Also ich kann von zu Hause zum Hauptbahnhof kann ich den Bus nehmen. Also in München klappt, also innerstädtisch München klappt das mit den Bussen. Außerhalb der Stadtgrenze, der Innenstadtgrenze klappt das mit den Bussen schon wieder nicht. Ja, also so die MVG-Busse kann er, die MVV-Busse kann er nicht. Mhm. Okay. Und in Berlin habe ich das auch noch nicht funktionieren gesehen mit Bussen. Ja, da habe ich bis jetzt auch nur die U-Bahn funktionieren gesehen. Also weder Tram noch Bus. Das liegt sich daran, dass in Berlin nur die U-Bahn funktioniert. Du bist noch nie U-Bahn gefahren in Berlin, oder? Doch. Ja. Okay. Aber so ideal macht er das mit den Öffis hier auch nicht. Also er schickt mich hier zum Hauptbahnhof anstatt zum Sendlinger Tor. In der Geschichte, wo zum Sendlinger Tor wirklich sinnvoller ist und die Distanz identisch ist und sowas. Ja. Ja. Also, aber es geht natürlich. Mein erster Eindruck war positiv, aber ich habe jetzt ein bisschen geguckt und Ja, jetzt so nach ein paar Wochen ist mir aufgefallen, wie schlimm eigentlich die YouTube-App von Google ist. Dass die schlechter ist als die von Apple damals. Ja. Und die war jetzt schon nicht besonders toll von Apple. Wobei sie ist einfach anders schlecht. Nein, oder? Er merkt sich einfach keine Suchanfragen. Und das ist der einzige Grund, warum ich die App benutzen möchte. Auch nicht, wenn du dich eingeloggt hast? Ich kann mich da einloggen. Ach Gott. Ja, du kannst dich einloggen. Du kannst dich jetzt bei Maps natürlich auch einloggen, was vorher, glaube ich, nicht ging. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ob das besonders hilfreich ist, weiß ich nicht genau, was man da kriegt. Also was mir am meisten irgendwie auffällt, ist, dass ich jetzt gerade keinen Zugriff auf mein Adressbuch habe, ohne dass ich Nein gesagt hätte. Das heißt, wenn ich jetzt oben in der Suche eingebe, was weiß ich, meinen Namen, dann kriege ich jetzt nicht in der Suche meine Adressbuchdaten, nur die Adressbuchdaten, die ich bei Google Das kann ich so bestätigen. Habe. Also die schon noch. Also wenn du deine Adressen mit Google synkst, dann hast du die wahrscheinlich, wenn du einen Account auch machst. Aber so mit den lokalen iPhone-Daten kriegst du es nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man am geschicktesten so eine Adresse dann dahin macht, was ich integrationstechnisch eine ziemliche Katastrophe finde für die App, ehrlich gesagt, weil die auf die Adressbuch zugreifen, wäre kein Thema. Ja. Könnten sie ja. Ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt, die YouTube-App kann anscheinend echt nicht sich die Suchen merken, was auch ein bisschen seltsam ist. Ja, das ist total katastrophal. Weil da mache ich dann lieber einen Bookmark in Safari auf YouTube. Ja. Damit ich das Video. Also, ich benutze es halt im Wesentlichen halt, um meine Subscriptions zu gucken auf YouTube. Dafür ist es ganz gut. Mhm. Aber so, dass er sich die Suche nicht merkt, ist jetzt schon seltsam. Jo. Ja. Aber die App gibt es jetzt. Ja. Jetzt, also, diese ganze Geschrei von, wir würden eh nicht approved werden, wenn wir es haben einreichen würden. Und das ist alles so schlimm. Alles so schrecklich. Da kann man mal so sagen: Nö, Pustekuchen. Ja. Jetzt kann auch jeder sich wieder aussuchen, welche Karten-App benutzen will. Das ist ja auch schon mal was. Ja, ich nehme Nokia her. Oh ja, Nokia Now. Ist das mit einer Retina? Nee, hier, oder? Hier, nicht Now. Hier. Ja. Macht auch mehr Sinn. Nein, das ist immer noch sehr pixelig. Schade. Wir haben noch ein Google-Thema. Wir sind ja heute die Google-Fanboys. Google hat ja noch mehr gemacht. Mhm. Die Debatte zum Leistungsschutzrecht ist immer noch in vollem Gange und wir erinnern uns, so ein ähnlich gelagerten Fall gab es ja vor ein, zwei Jahren schon mal in Belgien, wo dann entschieden wurde, dass Google bezahlen muss an die Verlage und Google dann einfach alle Verlage aus dem Index genommen hat. Ah, ja, die Nummer, richtig. Genau, und jetzt haben die wohl, ich weiß nicht, sind die wieder in den Index reingewandert, nachdem die verzichtet haben oder was weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie das dann weitergegangen ist. Jedenfalls hat sich Google jetzt mit den Verlagen geeinigt auf irgendein seltsames Modell, dass sie sich gegenseitig bewerben, anstatt dass Geld fließt. Aha. Also sie wollen wohl gegenseitig Anzeigen schalten. Sie wollen sich gegenseitig anzeigen? Ja. Was also zuerst haben sie sich gegenseitig angezeigt, jetzt zeigen sie gegenseitig für sich an. Was jetzt irgendwie eine sehr seltsame Lösung ist. Zweitens sagt, dass es überhaupt eine Lösung geben muss, weil irgendwie anscheinend wohl doch ein Problem da ist. Mhm. Drittens ganz komisch jetzt, während in Deutschland dieses Leistungsschutzrecht verhandelt wird. Google verkauft es jetzt als großen Erfolg, wie man das anders machen kann als in Deutschland. Also ich finde das alles sehr spooky. Und also um das nochmal kurz hier zu zitieren, das ist ja Leistungsschutzrecht wahrscheinlich auch schon kritisch, wenn ich jetzt aus einem Spiegelartikel zitiere, aber mache ich jetzt trotzdem. Google verpflichtet sich dabei, in den Medien der Verlage, die in der Rechteverwertungsgesellschaft CopyPress zusammengeschlossen sind, für seine Dienste zu werben. Das heißt, Google schaltet Werbung bei den Verlagen, die in der Rechteverwertungsgesellschaft sind. Und im Gegenzug verpflichten sich die Verleger, Google-Werbedienste wie AdWords zu benutzen. Und das ist doch dann eine Lösung von so einem Konflikt, der total die Hölle ist, oder? Dass der Marktführer sich dann mit der Alleingewerkschaft der Verlage zusammentut, um sich gegenseitig zu bewerben, damit weder die Blogs... ja, es hat einen Monopolschulterschluss. Also, ja, das soll da eine Lösung sein und das verkauft man dann noch als tolle Alternative zum Leistungsschutzrecht. Also, ich weiß nicht. Hm. Ich finde es von auch von Seiten Googles ziemlich bescheuert, diesen Schritt zu machen. Google sind halt nicht die Guten, die sind halt nur Google. Ja, genau. Das darf man nicht vergessen. Das hat auch keiner erwartet. Ach, ja. Das ist seltsam. Gut. Und in der Anzeige, in diesem Spiegelartikel, wird so Heil Hinkel, der große Diktator, so, läuft da durch. Das ist eigentlich auch schräg. Also ab und zu so Ads sind schon seltsam. Ja, bei mir ist da oben diese Google Dein Netz-Kampagne, was bei dem auch sehr lustig ist. und die Spiegelwerbung ist ja noch nicht mal Retina, das ist ja irgendwie auch, das geht ja gar nicht. Ich sehe das gerade nicht. Hm. Nun ja, Pixel. Dafür nun ist ja. Das ist halt alles noch, das dauert noch, bis das Netz Retina wird. Ja, jetzt vom Evil Google zum Evil tollen Twitter. Nein, zum tollen, zur tollen Dreifaltigkeit aus Twitter, Instagram und Flickr. Flickr gibt's noch. Denn, ja, vielleicht fangen wir mit Flickr an. Flickr Was hat ist denn jetzt mit Flickr? Ist eine neue Version seiner iOS-App rausgebracht. Oh. Ich bin ja und die soll wohl ziemlich gut sein. Ich bin ja kein Flickr-Nutzer, deswegen habe ich sie nicht mir angesehen. Aber ich habe schon ein paar Posts gesehen, die gesagt haben, haha, Twitter und Instagram streiten sich gerade, aber jetzt kommt Flickr wieder. Aha. Ist das immer noch Yahoo? Ja, ja. Also, okay. Ja. Jetzt haben wir aber gar nicht erzählt, warum sich Twitter und Instagram streiten. Ja, erzähl doch mal. Also Instagram, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde von Facebook gekauft. Das ist richtig. Was zur Folge hatte, dass sie den Twitter-Support eingeschränkt haben. Genau. Das hat relativ fix. Twitter geärgert, weswegen sie den Instagram-Support eingeschränkt haben. Haben sie? Ja, das wird halt nicht mehr inline angezeigt. Ah, ach echt? Ja. Ach, also Instagram wird nicht mehr inline angezeigt und Twitter hat ja jetzt den eigenen Filterdienst sozusagen eingebaut in die iOS-App. Also man kann jetzt diese seltsamen, ich mache das, das aussieht wie ein altes Foto, kann man jetzt in der Twitter-App selbst auch einstellen. Genau. Also was man tatsächlich konstatieren kann, 2012 war das Jahr, wo alle deppert geworden sind. was Twitter sich da leistet in letzter Zeit, ist, aber da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu, ist einfach unglaublich. Und na gut, Facebook war schon immer deppert, aber... Ich finde das lustig. Ist ja jetzt schon fast wieder ehrlich. Facebook mutiert irgendwann zu einem Microsoft, was man dann wieder lieb hat, weil die wenigstens ehrlich scheiße waren von Anfang an. Yay! So, Foto aufnehmen. Machst du jetzt gerade Flickr, Dom, oder Twitter? Nee, ich mache jetzt Twitter. Also ich habe jetzt hier Flickr. Vorschau, dann mache ich verwenden und jetzt kann ich Filter machen. Auf meine Fotos zugreifen. Nein, möchte oder doch, muss ich, ja. Und jetzt will ich einen Filter drauf anwenden. Das kann ich jetzt, weil das alles so toll ist. Oder kann ich das nur auf der iPhone-App? Hallo? Okay. Siehst du, ich erzähle jetzt über die Sachen und habe es selber noch nicht gesehen. Auf dem iPad ging das jetzt nicht. Hast du die neueste Foto Version? Gemacht. Ja, habe ich gerade geupdatet. Und da stand es auch in den Changelog drin. Also diese Flickr-App ist schon ganz cool eigentlich. Was ist denn da? Erkennst du dich ein bisschen aus mit Flickr? Ja, also ich bin ja da. Ich war ja da daran Nutzer erste Stunde als früher. Ich habe ich muss sagen, die iOS-App habe ich von Flickr nie benutzt, weil ich war bei Flickr raus, bevor das iPhone kam. Mehr oder weniger. Mir ging das irgendwie auf den Geist, dass man dann irgendwann nur noch mit Yahoo-Account rein konnte und irgendwie das immer so zunehmend ver-Yahoo-isiert wurde und nichts Neues passiert ist auf der Webseite. Deswegen habe ich da irgendwann meinen Pro-Account auslaufen lassen. Aber so diese App jetzt hier, die ist schon ganz nett so. Die hat so was Instagrammiges auch. Ja. Also mal gucken. Wenn halt auf der Webseite noch was passieren würde bei Flickr, das wäre schön. Na gut, das versucht ja Instagram jetzt ganz stark zu fördern, eben, dass du die Sachen nicht mehr inline gucken kannst, sondern einfach du auf die Webseite geladen wirst. Was ja prinzipiell nicht so schlimm wäre, wenn man dann sozusagen woanders ins Netz hingeleitet wird. Aber man wird ja nicht ins Netz geleitet, sondern wieder in diesen anderen Kiosk-Modus. Und ich merke es immer noch, jedes Mal, wenn ich so einen Facebook-Link kriege und zufällig nicht angemeldet bin, dass ich mir den dann in 90% der Fälle nicht mehr angucke, weil ich keinen Bock habe, mich jetzt extra anzumelden, um irgendeinen Link zu folgen. Ja. Und mir den anzusehen. Ja, das merke ich auch am Telefon, auch immer mit Facebook und Events. Ja, dass mir irgendjemand so per Chat oder SMS oder so schickt, ja, bist du heute Abend da und da? Und dann hat so eine Facebook-URL. Ja, und dann klickst du drauf und dann musst du erstmal irgendwie dein Facebook-Passwort raussuchen, weil du gerade nicht in einem Browser eingeloggt bist und den Event nicht mal sehen kannst, bevor du dich nicht mit Facebook irgendwie angemeldet hast. Ja, also seufz. This is not the web. Nee, so funktioniert das alles nicht. No, lass uns das aufhören, Menschen. No. Ja, genau. Ja, alles aber Flickr jetzt mit neuer iOS-App, die gar nicht so schlimm aussieht. Genau, mal was. Kann man sich mal ansehen. Vielleicht ist es ja die Resurrection from the Dead. Also in dem Kontext habe ich ja noch, wenn wir schon dann wieder Google haben, dann nochmal andersrum, wenn es um Fotos geht. Snapseed, was ja auch wieder von Google gekauft wurde, ja, ist jetzt auch wieder umsonst. Und das heißt, damit kann man Bilder bearbeiten auf dem iPhone und auf dem iPad. Das, auch wieder was also das, machen damit. Das Filterding von Google. Das Filterding von Google. Genau. Ist nur so die einzigen ohne Filter sind jetzt Apple. Tune Image. Mich wundert so, dass Twitter noch kein Angry Birds hat. Das muss man doch machen als so ein Unternehmen. Wobei, das ist, glaube ich, durch. Ah, Angry Birds ist durch. Ja, ja. Okay, aber Temple Run? Also Snapseed ist aber von der Bedienung her echt ganz nett geworden. Und okay. Man kann das jetzt einfach als reines Bildbearbeitungstool benutzen, ohne irgendwelche Accounts irgendwo zu haben. Und es ist umsonst. Es ist eher so Picasa-Style. Also in dem Bereich von dem Google-Kram. Und ja, aha. Gefällt. Hat auch immer dann so einen schönen Vergleichen-Knopf mit dem ohne diesen ganzen Effekten. Und ich glaube, so für andere, es gibt halt so Filterkram, der dann halt wieder kostet, den man irgendwie machen kann. Aber Retrolux. Okay. Ja, da kann ich ja nur Kamera Plus empfehlen. Das ist auch ohne irgendwas. Mehr Kratzer, weniger Kratzer. Ja, es ist ja jetzt langsam auch so die Zeit der Jahresrückblicke vorbei. Aber gut, sie ist noch gerade da. Ja, nein, sie ist schon noch in vollem Gange. Voll im Gange. Und auch Twitter bietet einen Jahresrückblick an. Oh ja. Das Jahr 2012. Ja. Auf Twitter. Auf Twitter. Da sind dann so schöne Meldungen wie Obama hat einen Tweet losgelassen. Es gab eine Fußball-WM und mich hat gewundert, dass... Irgendwas war noch. Was war dann noch? Ja, genau. Der Hurricane Sandy. Also erstmal sehr gut lokalisiert. Alles amerikanische News. Genau. Justin Bieber hat irgendwas getwittert. Seine Nichte oder was auch immer das ist. Fußball-EM ist natürlich keine amerikanische News, aber trotzdem. Also einfach nur ein 6-jähriges Mädchen, das hat das irgendwie. Also Fan mit dem Twitter, was ich so übers Jahr erlebe, hatte das schon mal gar nichts zu tun. Ja, vor allem hier auch Scheiß auf NFL, bestraft mich und nutzt das Geld, die regulären Schiris zu bezahlen. Also hier wirklich so American Football News, die halt wirklich so gar nichts mit deutschem mit der deutschen Realität zu tun hat. So. Ja, also es mag sein, dass das irgendwas mit Ami-Twitter zu tun hat. Ansonsten, ich hatte so das Gefühl, das könnte jetzt auch so ein Jahresrückblick von RTL sein oder von den Öffentlich-Rechtlichen oder so, wo halt irgendwelche wichtigen Dinge, die im Jahr passiert sind, da halt aufgeführt werden. Aber das, wo ist der Twitter-Blick da drauf, auf das Jahr? Ja, stimmt. Hat mir komplett gefehlt. Und dann denke ich mir, wenn Menschen ihren eigenen Dienst so wenig begreifen, dann können die den auch nicht in die richtige Richtung weiterentwickeln. Nee, aber die letzten, die Twitter begriffen haben, sind ja vor einem halben Jahr gegangen. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt auch so da nichts Neues, leider. Ja, und dann die Krönung von dem Ganzen war, man kann natürlich auch den eigenen Twitter-Jahresrückblick angucken. Mhm. Ja. Der goldene Tweet. Wie das übrigens auch Facebook anbietet. Also Facebook stellt dann da einfach so eine Seite zusammen aus deinen besten Bildern und wem du gefolgt hast und so. Das ist bestimmt ganz nett, sich so das Revue passieren zu lassen. Mhm. Twitter hat es aber nicht selber gemacht, weil sie haben ja ein sehr gutes Verhältnis zu Third-Party-Entwicklern. Ja, super. Sondern hat ein Team gebildet mit einem Third-Party-Plugin. Der ist wahrscheinlich so in einem von diesen guten Quadranten dann drin, oder? Ja, ja, genau. So links oben also oder ein so. Ein Team Engaging gebildet und leitet dann ganz offiziell und riesengroß auf dieses Third-Party. Ja, das heißt irgendwie Witzfritzel oder so ähnlich. Witzfritzel, genau. Gehört ja, gut, dann kannst du dich da anmelden, also wie bei jedem anderen Third-Party-Ding auch, also wie bei Fafster oder was weiß ich, Twitter-Counter oder so. Und kriegst dann deinen Jahresrückblick zusammengestellt und dann steht da, ups, du benutzt aber Twitter sehr oft, wir konnten deine Tweets nur ab März zeigen. Ja, oder September. Oder bei dir ab September. Also und dann meine letzten 2,5 Monate auf Twitter. Meine Scheiße, Twitter sagt, wir haben jetzt offiziell, haben wir voll den Partner gesucht, um euch den Jahresrückblick zu zeigen und sie schaffen es nicht für den, das Twitter-Limit aufzuheben. Mhm. Und wenn es nur für 2 Wochen ist, solange sie das Feature bewerben, ja, das ist hochpeinlich. Also das finde ich hochpeinlich. Das heißt, mal abgesehen davon, dass dieser Twitter-Rückblick totaler Bullshit ist, ja, weil der nach benutzten Wörtern zusammenstellt, also die häufigst benutzten Wörter in deinen Tweets und dann sind da halt Wörter wie und hat dabei. Genau. Eventuell machen sie halt für die Englischsprachigen das also einen Filter, dass die Wörter rausgefiltert werden, aber ja, im Deutschen funktioniert es halt. Ja, bei mir ist es auch und hat Internet, Twitter. Ja. So was sind meine goldenen Tweet-Wörter der letzten 3 Monate. Ja. Und kopiert die Tweets dann nach diesen Wörtern, ja, wann ich das Wort ist benutzt habe in einem Tweet. Also, ja, minder sinnvoll, um es mal so zu sagen. Pein. Aber wenn wir sowieso schon bei Twitter sind, dann noch ein letzter Nachschlag. Okay. Es gab ja noch eine große News. Mhm. Es wurde angekündigt, dass jemand twittert. Und er hat es auch dann getwittert am Mittwoch. Und zwar gleich bei 2 Personen, nämlich Peer Steinbrück und der Papst. Ja, Personalunion eigentlich fast, aber nicht ganz. Genau. Ja. Der Papst hat besonders spontan getwittert. Der wurde nämlich simultan übersetzt, gleich auf 7 andere Accounts. Ja. Und irgendjemand hat geschrieben, der hat so Kalendersprüche getwittert. Ja. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur bisher gesehen, dass es da diese Simultan-Accounts gibt und noch gar nicht Inhalt von Pontifex heißt. Ja, Pontifex hat am Mittwoch getwittert, dass die Schäfchen sein sollen. Pontifex geschrieben ist auch schön. Und er hat sogar 2 Fragen gestellt, was ich interessant finde. Okay. Das heißt, er wird jetzt ganz viele Antworten bekommen und wahrscheinlich wird das Team Papst die dann auswerten und einfließen lassen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich muss der Papst auf Twitter sein. Also die Kirche hat immer die neuesten, zumindest früher, die neuesten Medien benutzt, um für ihr Unternehmen zu werben. Also geile Glasmalerei und geile Malerei und Buntglasscheiben und so, das war damals Hightech. Es ist eigentlich total nur monochrome Fenster. Es ist eigentlich total absurd, dass sie da nichts gemacht haben. Insofern, das finde ich nur konsequent. Ja. Also er fragt dann auch so Sachen wie: How can we celebrate the year of faith better in our daily lives? Und bekommt dann Antworten wie: I have faith in Jesus. So he is love and hope on our lives. So. Ja, kann man auch machen auf Twitter. Also wenn ich jetzt Katholik wäre und das mir wichtig wäre, mit dem Papst zu sprechen, fände ich das gut. Ja, insofern also mit dem Team Papst, meinst du? Ja. Ja, also 1.058.000 Follower. Also zumindest der englische Papst. Ich weiß nicht, wie das. Wobei, ich habe ja schon gesagt, im Grunde konsequent wäre es eigentlich nur, wenn der Papst nur Gott retweeten würde. Weil das ist ja seine Funktion auf Erden. Und Jesus vielleicht noch. Ja, ich weiß nicht, ob Jesus spricht Jesus zu. Doch, Jesus spricht auch zu. Ja, Zweifel der Heiligen sogar. Aber eigentlich, ich meine, wenn Gott auf Twitter ist, warum brauchen wir dann einen Papst? Weil Gott nicht auf Twitter ist. Aber natürlich ist Gott auf Twitter. Ich habe keinen verifizierten Account gesehen. Aber der Pontifex ist ja auch nicht verifiziert. Doch. Der Pontifex. Ach doch, da ist, da ist das Häkchen, stimmt. Also würde irgendjemand das ernst nehmen, wenn der Pontifex nicht verifiziert wäre? Ja, aber der deutsche Papst hat nur 32 Follower, das ist glaube ich weniger als sein Logo. Das kann nicht sein. 32.000 Follower. Das kann nicht sein. Das steht hier, pontifex-underscore.de, 32.559. Wie viel hat Pontifex? 1.058.000. Okay, das sind die aktuellen Zahlen. Ja. Ja, die können halt alle Englisch. Ja, das ist ein bisschen ein Letdown, dass der offizielle Pontifex-Account nicht auf Latein twittert. Mhm. Das ist echt schade. Aber okay. Ja, also ist das ja, gut, und dreimal mehr Follower als der deutsche Papst. Und die andere Größe ist Peer Steinbrück, der jetzt doch noch selber zum, zur Tastatur gegriffen hat oder zumindest selber Tweets. Wie heißt denn der Peer Steinbrück-Account? Peer Steinbrück. Mit UE. Ja, mit UE. Und der hat so ein Twitter-Interview gemacht. Das, Frag Peer. Genau, gestern. Da gibt es doch bei Feuerstein und Schmidt war, das war doch da früher. Peer. Genau, Peer Teer. Das ist auch schön. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Peer hat nur 8200. Ja. Ja. Da kommt man noch ran. Ja. Ja. Ja, mal sehen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Hat er hat ja, er hat 56 ja, er hat ja vorher groß angekündigt, dass er nicht zu Twitter gehen wird. Hm. Und so wie er es jetzt macht, ist es aber schon glaubwürdig. So ein Twitter-Interview ist, das kann jeder. Ja, ja, ja. Auch hier, auch das Team twittert im Wesentlichen für ihn. Ab und zu ist ein NPS dahinter, dann ist er es selber. Mhm. Naja, das ist ja auch, das nimmt ja zu, dass das Team für einen auf Twitter twittert. Ja, aber also die Zeiten müssen auch langsam mal vorbei sein, wo Politiker sagen, ich benutze aber kein Telefon. Das ist, da würde ich mich nur anbiedern. Stimmt, ja. Ja. Hier, Jesus Telefon, das wird sich nicht durchsetzen. Das ist ein bisschen albern. So. Jesus Telefon wird sich nicht durchsetzen? Jesus Phone? Ich sehe schon, du hörst das aufmerksam zu. Ich mache hier mit Bildern rum, Snapseed macht Spaß. Mhm. Ah, du hast jetzt was entdeckt. Sehr schön. Immerhin konnten wir dich begeistern in diesem Podcast. Ja, jetzt musst du aber wieder mitmachen, weil jetzt kommt was, wo du quasi federführend berichten musst. Genau. Es geht um eine Spielekonsole von Nintendo. Welche denn? Na, irgendwie sind die alle nicht so spektakulär, aber es geht um die aktuellste. Die aktuellste Spielekonsole von Nintendo. Ja. Ja. Die Wii U. Hm. Die Wii U. Wir haben eine Wii U. Ja, ich habe da so eine Zombie-Wii U gekauft. Martin hat die irgendwie angeschlossen, nach dem ganzen, der Sound ist beschissen gelöst. Oh Gott, Szenario. Ja, da muss ich noch ausführlich drüber ranten. Ja. Was war denn jetzt mit dem Sound? Nee. Ich habe das nicht mitgekriegt. Naja, also diese Wii U, bevor wir jetzt darauf eingehen, was sie überhaupt tut und was sie anzeigt und wie, ob sie toll ist oder nicht, können wir auch mal die technischen Details eingehen, was man da so anschließen kann. Also diese Wii U hat wie die Wii einen analogen Videoausgang, an dem auch ein analoger Audioausgang mit dran hängt. Und sie hat einen HDMI-Ausgang. Gut. Das heißt, es sind im Wesentlichen zwei Ausgänge, eine digital, eine analog, und beide kombinieren Audio und Video. Weil über HDMI kommt ja auch Audio mit. Ja. So. Jetzt hast du allerdings das Problem, wenn du hier so eine Wii U an einen Beamer anschließen willst und dieser Beamer das Audiosignal von deinem HDMI nicht absplittet, dann hörst du nichts. Weil du hast jetzt im HDMI angeschlossen und der Beamer macht keine Geräusche, sondern er macht nur Bilder, wie das Beamer halt so machen. Ja. Und hast Pech gehabt. Ja, kannst du dann nicht den Audio vom Composite benutzen? Gute Idee. Nein, kannst du nicht. Weil Nintendo sagt, was machen wir nicht. Der schaltet dann den Composite komplett ab. Exakt. Ja, was aber auch so, also am Composite komplett parallel, also nur das Audio über dem Composite zu haben und kein Video, wäre auch ein bisschen, in gewisser Weise komisch, weil dieses Composite-Kabel muss ja auch nochmal irgendwie, das muss ja auch extra kaufen, oder? Ist ja nicht dabei. Das ist dabei. Ach, ist inzwischen dabei? Ja, ja. Okay. Also du kriegst ein original zertifiziertes Nintendo HDMI-Kabel, das besonders extra klobig ist, an Steckern, und du bekommst ein Composite-Kabel dazu. Und da also kommen diese, dann die Chinch-Dinger raus dahin. Exakt. Ja, also da würdest du zumindest Stereo bekommen dann über dieses Audiosignal. Das bekommst du auch, wenn diese Wii U im Wii-Modus ist. Da geht es nämlich dann. Ach, da macht er beides. Da macht er beides. Weil er im HDMI-Modus nur hochmirrored in irgendeiner Form. Exakt. Über das kann man ja nachher auch nochmal sprechen, wie hoch die Qualität ist von diesem HDMI-Modus. Naja. Naja, aber so auf jeden Fall Er gibt schon mal kein analoges Audio aus, wenn du digitales Video ausgibst. So, jetzt hast du das Problem hier, was mache ich jetzt? Ja, also man könnte jetzt auf die Idee kommen, irgendwie also eigentlich willst du ja, wenn du das richtig machen willst, TM, also diese Konsole voll ausnutzen möchtest du eigentlich 5.1 Audio da auch noch rausbekommen. Mhm. So. Und an sich wäre das die Lösung, die du eigentlich haben möchtest, wäre halt so ein Toslink-Stecker noch an der Wii U hinten dran, wie das halt alle anderen Konsolen so haben, dass du einfach deinen Sound extra nochmal einstecken kannst. Ja. Digital, optisch, alles ist toll. Na gut, macht Nintendo nicht. Das denkst du dir, gut, dann kaufe ich mir halt irgendwie so einen HDMI-Splitter unter Schmerzen und hab's dann wenigstens in bestmöglicher Qualität. Mhm. Ja, aber Pustekuchen. So, Nintendo hat sich nämlich dafür entschlossen, keinen Audio-Codec zu lizenzieren, weil das kostet ja Geld. Deswegen kommt da RAW PCM über die optische Audioleitung, beziehungsweise über HDMI. Mhm. Und wenn du das absplittest, dann reicht die Bandbreite nicht, um Wie? Das über das Toslink-Kabel zu übertragen. Stopp. Nur mal, um so irgendwie so auf der Zunge zergehen zu lassen. Das Audio, das über HDMI, über dieses Kupfer, über das HDMI-Kabel geht, hat zu viel Bandbreite, um über ein optisches Kabel zu gehen. Das ist richtig. Für die Art und Weise, wie die Toslink spezifiziert ist auf dem optischen Kabel. Ja, weil du möchtest da irgendwie so ein Dolby, wie sie alle heißen, halt 5.1 haben. Also für 5.1 Kanäle. Fünf Kanäle, unkomprimiert, digital, ja. Da kann noch so viel Sonne da durchstrahlen. Ja, ja, da kann ja die Sonne aus dem Arsch scheinen. Das reicht halt trotzdem mit der Bandbreite. Naja, aber gut. Nintendo hat sich also dazu entschlossen, bei Dolby nicht den Vertrag zu unterschreiben. Mhm. Dementsprechend passt das halt auch nicht durch die optische Leitung. Dementsprechend kriegst du dann selbst mit HDMI-Splitter, wenn du dann so einen Beamer hast, wo dann der das nicht selber splittet, beziehungsweise wenn du einen Beamer hast, der das splittet, dann kriegst du da auch nur Stereo raus, weil der kann da auch nichts mehr machen. Ja, aber du kriegst ja zumindest optisch Stereo. So. Und wenn du einen Fernseher hast, der noch kein direkt an der Soundanlage ist, konvertiert der das noch? Nee, der konvertiert das auch nicht. Da kriegst du auch Stereo. Wahrscheinlich. Was du brauchst, ist ein Receiver. So. Also ein Audio-Receiver, der das Videosignal absplittet. Okay, und dann wieder in einer anderen Form das Signal wieder ausgibt danach, oder? Nee, also du steckst ja dann HDMI in den Audio-Receiver rein. Ja. Dann ist da schon mal die 5.1-Sound-Sache soweit geregelt, weil die geht dann über das HDMI-Kabel direkt in deinen Audio-Receiver und alles ist gut. Mhm. Und von da aus geht dann das Videosignal halt in dein Video-Anzeigegerät. Okay. So. Aber also wir haben jetzt Setup, keinen neuen Receiver. Nee. Okay. Wir haben einen HDMI-Splitter und Stereo, so, aber 5.1 haben wir nicht mit der Video. So, aber wenn man jetzt sich eine neue Geräteanschaffung so machen wollen würde, könnte man sich einen 5.1-Receiver kaufen, der HDMI in macht, also der, und HDMI out wieder hat für Beamer und was anderes. Mhm. Und da wäre dann alles gut. So, das ist die einzige Art und Weise, wie ich 5.1-Sound bekomme. Exakt. Oder der 5.1-Receiver ist vielleicht auch schon im Fernseher, wenn das in irgendeiner Form geht, dann wird es auch gehen, so in der Kombination, aber okay. Mhm. Also das wäre ja dann der Audio-Receiver im Fernseher eingebaut quasi. Okay, also... Ja. Aber ich denke, dass 90% aller Menschen aus dieser Wii U niemals 5.1-Sound herausbekommen. Was ja so ein bisschen schade ist, weil so eine Spielekonsole mit Surround, also bei Spielen ist es ja schon immer ganz nett, wenn von rechts hinten irgendwie was kommt, dass man das dann auch hört. Ja. Gerade bei so Spielen, wo man jetzt irgendwie so mit Audio, Bewegung und was nicht, ist das schon nochmal so ein Immersive und ja... Okay, gut. Gut, also das als Exkursion, Kurzfazit, schlecht möglichst gelöst von Nintendo. Mhm. Aber, und wie haben es wir jetzt? Also wie haben wir jetzt der Ton rausbekommen aus dem Ding? Naja, da ist jetzt so ein HDMI-Splitter zwischengehängt und der splittet ein Stereo-Signal ab. Und das kommt... das wird dann über Toslink... Kommt das analog oder kommt das... Das ist Toslink und digital. Optisch. Das ist Toslink und wieder digital. Kann man da auch gibt's so einen Splitter auch für analog? Gibt es so einen. Hä? Also der dann an der Stelle noch ein bisschen Logik drin hat, dass er so eine kleine Klinke mit Stereo-Signal versorgt, aus dem, was aus dem HDMI kommt? Ja, da ist auch eine Klinke an der Weiche. Da ist auch eine Klinke. Wie viel kostet so eine Weiche? 60 Euro. Ah, okay. Weil, nämlich, aber das ist halt auch die Deluxe-Variante. Da kann man sich ja fast vier Ladekabel für den Mac kaufen. Weil, ich habe nämlich ein Problem, dass mir das lösen würde, wenn das jetzt nicht das HDMI, sag schon, wie heißt denn die Kacke, DRM kaputt macht. Das weiß man immer bei sowas nicht, aber wahrscheinlich nicht. Sollte nicht. Weil der Apple TV ja nur einen optischen Ausgang hat und ich hier so die Ultra Deluxe Boxen, weil ich finde die auch gut, aber die sind halt irgendwie so 350 Euro, nur weil sie einen optischen Eingang haben, habe ich jetzt eigentlich dran. Und wenn man da beliebige Aktivboxen eigentlich dranhängen könnte mit so einer Weiche wiederum, also wenn man 60 Euro für so eine Weiche zahlt, dann ist es auch, aber es ist noch ein Unterschied, ob 60 Euro und 100 Euro Boxen oder 300 Euro Boxen, aber so Beamer plus so eine Weiche plus Aktivboxen plus Apple TV würde dann gehen. Das habe ich damals nicht gefunden. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich aus dem HDMI-Signal, das wiederum aus dem Apple TV rauskommt, dann wieder Audio rausmache. Ich wollte das optische Audio in analoges umwandeln lassen. Und das hat 100 Euro plus gekostet. Ja, das ist halt und braucht nochmal einen extra Strom. Ja, ich weiß nicht, das braucht keinen Strom, oder? Das ist passiv, hoffentlich. Nee, die Weiche braucht schon Strom. Die Weiche braucht auch Strom? Die hat auch eine Fernbedienung und alles. Das ist so... Das ist wirklich Technik. Okay. So, aber so, ich wollte dann, wo wir gerade so noch beim Abschweifen sind, was die Technik angeht, darauf hinweisen, diese Konsole, diese Nintendo-Konsole, ist jetzt bei weitem mit Abstand die teuerste Konsole, die man sich zurzeit kaufen kann. So, also gerade die Premium-Variante, die man ja eigentlich haben will, weil da läuft Nintendo Land vernünftig drauf. Und ist ein bisschen mehr Speicher drin als die 8 GB oder so. Also die kleine ist schon wirklich fast unterdimensioniert. Ja, und dann hat man nur die Wahl, diese Premium-Variante zu kaufen. Und dann ist man halt diese 550 Euro los. So. Die Premium kostet 550 schon, oder was? Ich glaube, also ich lass mich lügen, aber ich da dachte, das waren sowas um die 500 Euro. Ach, weil inklusive ein Spiel und so. Ja, genau. Das ist halt irgendwie, du kannst es ja nur im Bundle mit Zombie oder genau. Nee, ja, du kaufst ja sozusagen zwei Konsolen in einer. Genau. So wie du damals halt auch einen GameCube mitgekauft hast mit der Wii. Genau. Nein, ich meinte mit dem portablen Teil. Ach so. Mit dem Controller. Ja, gewissermaßen. Nee, und dann musst du halt im Prinzip, also wenn du halt dann auch noch die Ansprüche hast, irgendwie das, ich habe gelogen, es sind 350, nicht 550. Ja, eben. Also es gibt aber bei trotzdem. Amazon für 550 gibt es auch welche, gerade weil es so Lieferschwierigkeiten vor Weihnachten gibt ein bisschen. Ja. Nee, aber trotzdem immer noch 350 Euro, immer noch mit Abstand die teuerste Konsole zurzeit, die man so kaufen kann, sinnvoll. Plus, wenn du dann irgendwie die gleiche Funktionalität haben willst wie bei einer PlayStation oder Xbox, dass du da halbwegs optisch Audio rausbekommst, nochmal 60 Euro obendrauf, da bist du bei 400. So, das ist schon happig. Oder du kannst eben dann sonst dem nicht anschließen, so richtig, weil also wenn du so einen normalen HDMI-Fernseher hast, hast du ja dann auch HDMI. Naja, also sehr teuer. Ja. Lohnt es sich denn, Dominik? Lohnt es sich denn? Ja, genau. Kommen wir doch mal zu den guten Seiten der Wii U. Das Bild ist schärfer. Wesentlich schärfer. Wesentlich schärfer. Also das ist natürlich schon eine Geschichte. Also wir haben jetzt, also was wir denn gespielt haben, war so ein bisschen New Super Mario Bros. Wii U. Und es ist schon sehr schön, das jetzt mal in scharf zu haben. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr mal die Videos gesehen habt von diesem wir hacken uns eine Wii auf HD Kram, den man so als Simulator sich zusammenschrauben kann. Es ist halt einfach so, die Grafik funktioniert, wenn die schärfer ist und wird sie einfach dann nochmal hübscher und das ist echt sehr, sehr Matsche gewesen vorher, was die Wii so abgeliefert hat. Jenseits dessen wiederum ist der Fortschritt, der gefühlte Fortschritt, den dieses Gerät gemacht hat und den auch Nintendo gemacht hat in Sachen Benutzerführung und irgendwie Dialoge und angenehme, das ist einfach nahezu nicht existent. Das ist so, da gibt es Dialoge, wenn man startet die Wii U und dann macht man irgendwas, dann kommt so ein Dialog, du hast, die Wii U wird sich so in einer Stunde so in Idle-Modus abschalten. Etwaige Spielstände, die nicht gespeichert sind, werden dann einfach verschwinden, nur damit du es weißt. Ja? Ich habe es nicht ausprobiert, ob es wirklich so ist, aber allein, dass mir Nintendo diesen Dialog präsentiert und sagt, okay, wenn du jetzt einen Anruf kriegst, der länger dauert und du nicht irgendwo speicherst, schalte ich mich einfach aus. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, mal abgesehen davon, an welcher Stelle dieser Dialog kam auch. Ja, aber ich habe ein Spiel gerade gestartet oder sonst was. Also der Kontext ist auch immer sehr, sehr seltsam. Und dann hast du immer noch diese Dialoge, die immer so klick, klick, klick, klick, ja, irgendwie so dreimal irgendwas bestätigen, was du jetzt gar nicht wissen willst oder gar nicht machen willst zwischenrein. Das ist seltsam. Dann hast du die Geschichte, wenn du jetzt Mario spielen willst, mit dem tollen Wii U-Controller, der dieses Tablet ist, mit ein bisschen Controller links und rechts dran, dann kannst du das, wenn du alleine spielst. Wenn du aber mit mehreren Leuten spielen willst, also mit noch Wiimotes dazu, dann kannst du das nur mit nur Wiimotes spielen und dann das Tablet kann dann nur als dieses Boost-Sonderoption dazu gemacht werden, dass du jetzt so rumklickst und irgendwie dann so ein bisschen nervst oder hilfst. Das ist ja so eine Sonderfunktion von dem Spiel. Okay, also du kannst mit diesem Tablet nicht spielen. Du kannst es nicht als normalen Spieler benutzen. Doch, aber nur wenn du alleine spielst. Ja. Und die Menüführung dazu ist auch grandios, weil du kannst, also gibt so Optionen, du Spieler hinzufügen und weg und es gibt so Controller-Typ wechseln und wenn du einen Controller-Typ wechseln willst, dann sagt dir, du musst vorher die Spieleanzahl auf 1 zurückstellen. Also bis du rausgefunden hast, dass es keinen Weg gibt, mit dem Controller und Wiimotes zu zweit zu spielen, ohne dass man nur den Boost-Mode verwendet, ist einfach schon rum. Und es gibt ja hier noch diesen Xbox-Controller, auf dem Wii U draufsteht. Der ist ja bei dem Sonderpack auch dabei, oder? Genau. Der kann man irgendwie gar nicht verwenden für Mario. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Also das wäre auch so gewesen, dass man mit dem halt noch spielen kann und den Wiimotes, aber nee. Aber so an sich, der liegt ja ganz gut in der Hand so. Also die Schultertasten sind ein bisschen, also da ist kein Zug drauf. Das sind schon eher so. Kann man drücken, aber kann man nicht. Da ist wenig Spiel. Ja. Aber so an sich ist es halt ein Xbox-Controller. Aber den habe ich irgendwie gar nicht zur Verwendung gekriegt, jetzt für Mario an der Stelle. Ja, also das sind halt so diese ganzen. Also alles, was man sich so denkt, was so ein bisschen krumm und schief ist, ist auch krumm und schief. Das Tablet, der Wii U-Controller, so heißt, glaube ich, die offizielle Nomenklatur, hätte ja auch noch dieses Bonus-Feature, dass du darauf am Display weiterspielen kannst, wenn jemand anders den Fernseher und so weiter benutzen will und benutzt. Hat interessanterweise den Nachteil, dass sie ganz normale Bluetooth-Geschichte gemacht haben. Das heißt, wenn du das jetzt machen willst, um jetzt, okay, ich will jetzt so woanders spielen und du kannst im Wohnzimmer Fernsehen gucken währenddessen, dann sagt er ganz schnell Verbindung Abbruch. Also bei uns ist es wirklich eine Distanz, so die Raumlänge, so wenn man aus der Tür dieses Raums rausgeht, ich meine, fairerweise, die Wii U steht ganz am anderen Ecke des, an einer ganz anderen Ecke des Raums, aber wenn man aus der Tür des Raums... Ja, wie viele Meter sind das hier? Ich weiß nicht, so 7? 7, ja. 7 Meter weg, dann bricht dann die Verbindung schon ab. Also, weil da ist keine Wand, ja? Also das ist wirklich nur, du gehst zur Tür raus und die Tür ist offen und die Verbindung ist weg. Das reicht dann auch schon, ja. Ja. Also da ist halt so, ja, schade eigentlich, weil dafür wäre diese Funktion gedacht gewesen. Ja. Also irgendwie gucken, ob es bis aufs Klo reicht und im Zweifel zurückschicken. Ja, ich dachte ja immer, das war vielleicht naiv, aber ich dachte, du kannst einfach den Controller nehmen und das ist dann halt wie ein Portable und da kannst du einfach irgendwo spielen, wie du gerade Bock hast. Aber das war ja nicht irgendwie das Prinzip, was dahinter steckt, anscheinend. Nee. Also ich habe jetzt auch schon irgendwie von Leuten gelesen, die ihre Wii U mitnehmen unterwegs, so irgendwie dann in der Bahn die Wii U an Strom anschließen und dann unterwegs mit dem Wii U-Controller mobil spielen. Das würde ich ja auch machen, weil die Wii U selber ist ja ein ganz leichtes Teil auch. Also total. Die ist nochmal ein bisschen größer und schwerer als die alte Wii war. Ja. Also das ist jetzt nicht so wie eine Xbox, aber so durchaus so wie die kleine PlayStation 3 oder eben mehr als die Wii war. Also das kannst du, es ist albern. Ja klar, total albern. Aber Der einzige Weg, wie man dann damit spielen kann. Ja. Gleichzeitig braucht natürlich das Ding auch Strom. Natürlich. Ich weiß nicht genau, wie lange der Wii U-Controller wirklich durchhält mit Strom. Wir haben den jetzt am Laden stehen, wir haben noch nicht so lange gespielt, müssen wir mal gucken, wie es denn abgeht. Also ja, teurer Spaß. Ja, und es müssten auch erst neue Spiele kommen, wo das sinnvoll ist und Spaß macht mit dem Ding. Also Super Mario war es jetzt nicht. Nee, bei Super Mario war es jetzt eher so Gimmick. Eher so, oh, irgendwie müssen wir diesen Controller benutzen, aber wie? Uns fällt nichts ein. Aber wie? Ach, da kann man dann halt noch Blöcke hintappen. Und das Geile war, irgendwann hat mir der Controller gesagt, schauen Sie jetzt auf den Bildschirm. und spielen sie dort weiter. Okay. So zwischendurch. Da war irgendwie so eine Actionsequenz für die anderen. Weiß ich nicht genau. Ich hatte keinen Plan, was ich gerade tun muss, und dann war das Bild irgendwann wieder weg und ich konnte wieder normal spielen, aber vor allem, wenn ich dann so Portable das mache und der Fernseher belegt ist, schauen Sie jetzt auf den Fernseher. Ha? Macht er wahrscheinlich nicht. Nee, dann macht das wahrscheinlich nicht, weil die anderen ja dann nicht spielen. Aber vielleicht ist das zum Beispiel einer der Gründe, warum ich dann die Wii U nicht benutzen kann. Ach, ich weiß es nicht. Den Controller nicht benutzen kann. Also meine Vorurteile habe ich leider bestätigt gekriegt. Ja, also es ist scharf und man will die Nintendo-Spiele spielen, deshalb kann man sich sowas kaufen. Jetzt mit voller, also dieselbe Begeisterung nochmal an den Tag zu legen, wie man damals bei der Wii-Geschichte hat, glaube ich, hält sich in Grenzen. So Sachen wie Wii Fit gibt's, glaube ich, auch schon bald für die Wii U wiederum, dann hast du es halt irgendwie schärfer, aber nach dem, was ich jetzt bei New Super Mario Bros. Gesehen habe, glaube ich nicht, dass die Dialoghölle, die da auch immer mit verbunden ist und die mich abhält, da irgendwas regelmäßiger zu machen, dann gelöst haben oder was gelernt haben da dazu. Also ich bin ernüchtert, und wenn ein 3D Metroid kommt, spiele ich wieder damit, und wahrscheinlich New Super Mario Bros. Wii macht auch Spaß, definitiv. Also wir werden da auch durchaus Zeit rein versenken. Aber empfehlen kann ich das Ding so an sich nicht. Also ich muss dieses Zombie U dann auch mal ausprobieren. Das haben wir jetzt irgendwie mehr oder weniger als Unfall noch dazu gekauft, weil wir so ein Ding haben wollten. Es gab nur noch die Zombie U Bundle-Geschichte. Ich habe da auch schon Reviews gelesen, die klangen so vorsichtig positiv. Allerdings wurde dann teilweise gesagt, so hier, dass der Touchscreen von dem Controller nicht kapazitiv, sondern resistiv, wie heißt das dann? Also hat nur einen Touch, er ist nicht Multitouch, glaube ich. Also dass der so manchmal so ein bisschen wonky ist, ist ein Vorteil, weil dann kommt man irgendwie so, dann ist das Spiel irgendwie aufregender. Hat so das Review gemeint, dann einer gegen die anderen oder wie? Ich weiß es nicht. Weil das kann ja dann wieder interessant sein. Aber das Review hat irgendwie positiv angemerkt, dass ab und zu der Touchscreen nicht funktioniert. Was so ein bisschen. Also es gibt so ein paar, man müsste vielleicht auch mal so gucken, vielleicht noch ein Nintendo Land besorgen. Da gibt es auch so Minigames, oder? Bei Nintendo. Ja, genau. Wo auch dann der Controller ein bisschen mehr zum Einsatz ist. Also mal gucken, vielleicht vor Donnerstag noch, dass wir das nochmal ein bisschen angucken können. Ich bin eigentlich relativ positiv überrascht, wie der Touchscreen funktioniert im Verhältnis zu dem, wie es jetzt auf der wie jetzt es beim 3DS zum Beispiel funktioniert. Ja, also es ist nicht so ein mal mit 10 Zentner Gewicht auf einen Punkt drücken müssen, sondern es ist schon eher so dahin tappen. Das funktioniert schon gut, ja. Nun ja, nun denn. Vorsichtig enttäuscht bis vorsichtig müssen wir nochmal gucken. Wir probieren es ja auch nochmal aus, vielleicht. Ja. Ich habe gerade irgendwie meine Agenda verschlampt. Du hast deine Agenda verschlampt. Ja, wir sind ja jetzt bei der Prangerei angekommen. Ah ja, dann sind wir schon bei der Prangerei, echt? Ich habe doch gerade schon über die Wii U genug geprangert. Da war nichts dazwischen. Ah, das war natürlich. Ja, der Papst habe ich gerade sagen, der Peer hat den Papst vorgezogen. Aber der Peer hat den Papst vorgezogen. Ich mach den mal an die richtige Stelle, damit der Martin das später leichter hat. Ja. Prangerei. Ich wollte nochmal prangern, weil ich habe mein altes Telefon, mein 3G, so mein iPhone 3G, weiter vererbt an einen Menschen, der das gerne benutzen will. Und da habe ich dann erst gemerkt, wie schlimm das inzwischen ist mit der mit dem Apple Store und was denn alles im Angebot ist. Weil dadurch, dass sie jetzt mit eigentlich nahezu alles auf iOS 5 und 6 umgestellt haben und das auch für die Entwickler so gemacht haben, dass sie das auch, wenn die ein neues Release machen, im Endeffekt auf iOS 5 begrenzen müssen oder halt 4 ganz am Ende, beziehungsweise eben die Geräteklasse abschneiden, die alte, ist es halt so, dass du beim App Store ziemlich viel siehst, also siehst die ganzen Apps, und dann, wenn du es kaufen willst, hast du dann immer so die Antwort, so läuft auf deinem Gerät nicht. Es ist jetzt nicht so, dass er wenigstens für dich filtert, was es alles an Apps gibt noch, die noch bei dir laufen, was ja schlimm genug ist, weil so eine aktualisierte App jetzt wie Facebook und so weiter ja auch nicht mehr läuft in dem Jetzt-Zustand. Ja, die alte Facebook-App würde ja noch laufen, aber an die kommst du nicht ran. Außer wiederum, du jailbreakst und machst den ganzen Cydia-Scheiß, ja, weil da liegen halt die alten Versionen geklauterweise rum. Und das ist echt ein, ich finde es echt krass, weil diese Geräte sind wirklich viel schlechter jetzt, als sie vor 3 Jahren waren. für die Benutzer. Und ja, und das finde ich schon eine üble Sache von Apples Seite her, dass das so krass abgeschnitten wird und das wird das so ein Nachteil von der schnellen Entwicklung, die da weiterläuft. Weil im Endeffekt hast du halt die eingebauten Apps und Web-Apps und halt noch ein paar Sachen, die halt nicht mehr supportet werden. Also, ja, absurd, ne? Die Sachen, die nicht supportet wurden, sind plötzlich interessant, weil du sie noch benutzen kannst und spielen kannst. Und ich hätte halt als Entwickler zumindest gern die Option, hey, diese alte Version, die noch auf Ding lief, bitte stellt die noch bereit. Ich will die noch, also für uns jetzt gerade bei Carcassonne wäre das auch sehr gerne so, ja, dass man die noch downloaden und was? Ja, du machst jetzt den deckt Cydia ab, der kann man ja auch. Ja, du machst eine App, du updatest die nie und bewirfst sie dann später. Hey, die funktioniert noch auf alten Phones. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Markt ist an sich, weil die Apps kaufen würden, also würden die bestimmt auch. Ja. Du könntest jetzt nochmal so eine alte Version einstellen. Da kannst du nochmal. Genau, du kannst dann für die alten Versionen nochmal Geld verlangen. So irgendwie. Vintage Edition. Ich weiß es nicht genau, es ist auf alle Fälle, ich finde es ein Riesenproblem, weil die Geräte gerade durch die Apps so viel Mehrwert erlangen, den sie halt komplett verlieren nach ein paar Jahren. Ja. Also es wird uns mit dem iPhone 5 genauso gehen, dass in 2-3 Jahren dieses iPhone 5 mit all der Horsepower, die es so hat, die aktuellen Apps alle nicht mehr laufen lassen kann und Apple dafür noch keine Lösung parat haben wird. Ja gut, aber das ist ja schon eine Lösung. Es hat nicht die Lösung für, also es macht halt das Problem, das du gerade beschreibst, aber es ist halt schon die Lösung für, dass es halt irgendwann obsolet wird, das Gerät. Ja, vor allem gar nicht dumm, weil du kannst das Gerät benutzen, du kannst dich schon mal dran gewöhnen, du hast schon mal ein Apple-Teil in der Hand gehabt, du hast bloß die ganze Zeit dieses nervige Ding, das geht nicht, und irgendwann denkst du dir halt, jetzt kaufe ich mir halt ein neueres. Also es gibt halt, also ich glaube nicht, dass sie Interesse daran haben, dass es irgendwie funktioniert. Ich sag ja, aber ich prangere das an. Okay. Ich prangere das an, weil das geile Geräte sind, die halt ein Ablaufdatum haben. Die haben zwar nicht Android so drauf installiert. Nicht so ein Ablaufdatum wie jetzt. Die haben jetzt nicht so Milch, danke. Nee, wie jetzt andere technische Geräte, die halt wirklich aus bautechnischen Gründen kaputt gehen nach 2 Jahren. Aber so softwaretechnisch fühlt sich schon genauso an. Und vielleicht haben diese bautechnischen Gründe, gibt es ja auch noch. Hm. Aber weil ich letztens ja gelesen habe, Haarmilch ist unbegrenzt haltbar. Ah, ja. Hm. Aber das nur am Rande. Das neue Haar-iPhone. Unbegrenzt haltbar. Ja, aber, Das ist interessant. Es ist tatsächlich interessant, dadurch, dass der Update-Weg und der Vertriebsweg der Apps so begrenzt ist, ist halt die Software alles. Und die Hardware ist einfach wurscht. Die kann noch super sein, wenn da nichts mehr drauf läuft. Was willst du damit? Ja. Und es sind schon krasse Update-Zyklen. Also iPad 1. Das kannst iPad 1 ist das wegwerfen. Nächste, das dann wirklich schwierig wird. Ja. Kannst du bald einfach als Surfer, als Internet-Surf-Gerät benutzen. Und das war's. Das ist halt eigentlich so. Die eingebauten Apps, die ja auch weniger werden, interessanterweise. Ja. Also es gibt ja auch da, die du runterladen musst, die kriegst du halt auch nicht. Also iBooks und so kannst du dann auch nicht machen auf den alten Geräten. Das ist halt auch schon, selbst Sachen, die du denken würdest, dass die jetzt von Apple kommen und die da drauf sind, gehen dann nicht. Webseiten lesen. Kioskmodus. Das ist wie mit diesem säurebelasteten Papier. Ja. Bei Büchern. Dass man irgendwann nichts mehr lesen kann in ein paar Jahren. Nun ja. Ich glaube, wir haben an dieser Stelle genug gerantet und können dann jetzt überkommen, auch schön. dazu überkommen, Hörerbeiträge, muss ich heute sagen, zu spielen. Weil es ist gar nicht so sehr Feedback, es ist dieses Mal sind es Beiträge. Und gerade eben frisch kam auch noch eine rein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, die zu spielen, weil es komplett jetzt irgendwie vor ein paar Minuten hier reingekommen, während wir senden. Aber mal gucken, ob ich die spiele. Aber fangen wir mal mit denen an, die ich schon sorgfältig vorgeprüft habe. Ja, hallo Fanboys. Vielen Dank für Ihren Podcast. Macht weiter so, immer ein bunter Strauß von Themen und genau die richtige Länge. Ihr wünscht euch mehr Hörerbeteiligung, da dachte ich fange mal an und ich fände es ganz gut, wenn vielleicht ab und zu mal Kickstarter oder eine andere Funding-Plattform erwähnt wird und was ihr da so in letzter Zeit fundet oder gefundet habt. Ich fange mal von mir an. Ich finde es ganz gut, dass in letzter Zeit einiges an Space-Shootern und sonstigen Weltraumspielen wieder Hochkonjunktur hat, zum Beispiel Star Citizen vom Wing Commander-Macher oder Elite Dangerous von den Machern von den früheren Elite-Spielen. Und ein weiteres Projekt, was ich ganz interessant gefunden habe, ist ein schwedisches Projekt, auch auf Kickstarter, Memoto. Das ist eine kleine Kamera, die man sich um den Hals hängen kann und die offenbar jede Minute oder alle 5 Minuten ein Foto schießt und die Bilder dann auswertet und zu Ereignissen zusammenfasst, sodass man sozusagen den Tag rekonstruieren kann, wann man wo war. Finde ich eine interessante Idee und wurde auch sehr erfolgreich gefundet. Ja, würde mich interessieren, was ihr so in letzter Zeit gefundet habt und ja, wie gesagt, macht weiter so. Tschüss, hier war der Stefan. Ja, danke Stefan. Ich fange am besten mal an. Ich habe auch die Memoto mitgefundet. Mhm. Fand ich eine lustige Idee. War dann irgendwie auch beim Colbert-Report sogar irgendwie gefeatured. Irgendwie, als es noch auf Kickstarter war, sehr seltsam. Fand ich lustig und ist halt auch so eine, also ist eine iOS-App quasi auch mit vorgesehen und eine Webseite. Die dann so diese, ich grabe da in dieses riesige Fotoarchiv rein, Aufgaben vereinfachen sollen. Mhm. Und du kannst dir das Ding halt, also so ein kleines 2 Euro großes viereckiges Dings, kannst du dir quasi anstecken und dann macht das immer Fotos. Das ist ganz lustig. Okay. Irgendwie nächstes Jahr, März oder so, soll das dann mal fertig sein. Mhm. Und außerdem habe ich den Oculus Rift noch mitgefundet. Das war auch vor kurzem. Das ist dieses 3D-Display, also so eine 3D-Virtual-Reality-Brille. Ja, mich hat mal einer auf Twitter angeschrieben, der wollte so Feedback zu einem Crowdfunding-Projekt von ihm. Das war das Grid Game Case und die sind jetzt irgendwie in Produktion gegangen. Ich weiß auch nicht genau, wie das Ding funktioniert, muss ich ganz ehrlich sein, aber du hast da irgendwie so ein Case, wo du dann Hardware-Knöpfe hast, die auf den Bildschirm draufdrücken. Ja. Ansonsten, Funding, ich habe mich immer noch nicht bei Startnext angemeldet, weil das nicht irgendwie funktioniert hat. Ja, das macht Schmerzen, sich da anzumelden. Ich habe auch keine E-Mail von denen bekommen und dann habe ich es irgendwann gelassen. Aber ich würde gerne mehr funden. Und ich finde es auch ganz gut, da hin und wieder mal drauf zu gucken, muss ich mir auch mal hinter die Ohren schreiben. Ja, also mir macht es auch Spaß, da Zeug zu fanden. Also bei Say Frank bin ich immer noch sehr froh drum, den gefundet zu haben, dass also für Shows vorbeifliegen. Was mich immer noch irritiert ist, dass das Musikvideo von dem Alice in Wonderland-Videotypen immer da habe ich gar keinen Status in irgendeiner Form. Mhm. Da habe ich so ins Nichts reingefundet, aber das wird wohl auch brauchen, ist schon okay, da freue ich mich. Also ich habe eher so, es ist so gefühlte Weihnachtsgeschenke kaufen, so im Januar. Ja, sich selbst überrascht. Kommt ja auch noch was. Die Pebble zum Beispiel habe ich auch schon fast vergessen. Oh ja, stimmt. Die ist aber nahezu fertig, also die wird demnächst ja irgendwann hier so eintrudeln, also eher so Anfang des Jahres, glaube ich. Die wollten ja immer noch vor Weihnachten und haben dafür Haue bekommen, das nicht. Den Twine habe ich noch, der auch da auf der Stelle kommt. Der Twine sollte auch endlich bald mal fertig sein. Mit dem man auch irgendwas Lustiges machen kann. Dann Star Command, Star. Irgend so ein Pixel-Weltraum-Eroberungsspiel. Auch wo ich zumindest schon mal ein T-Shirt bekommen habe, das mir ganz gut gefällt. Also dieses mit den 3 Pixel-Menschen mit Captain Engineer Dead oder so. Aha. Ja, so oder Captain Dr. Dead ist es so, also eben so das Redshirt ist zum Schluss. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen was bekommen und da freue ich mich auch, wenn es kommt. Das sind so die Größenordnungen. Und ich kann mich leider jetzt nicht einloggen, dass ich das Aktuelle nicht finde. Also was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre eben sowas Ähnliches, wie der Marcel gerade gesagt hat, habe ich ein ganz schönes gesehen, ein Gamepad mit so Metallic-Knöpfen, einfach nur Blanko-Metallic-Knöpfen, die fürs iOS, für die Longphone Geräteklasse so gedacht ist, sowohl für den Touch als auch für Nicht-Touch. Weil ich mir jetzt doch noch so Spielchen mit Knöpfchen finde ich schon auch gut. Du hast dir ja die iCade in klein. Ja, ich habe mir genau das gesagt, dieses, wie heißt das? 8-Bitty heißt das. 8-Bitty? Ja. Dass er nicht zum Drumrum schnalzen ist oder so, sondern es ist ein extra Pad, das du. Genau, es ist einfach so ein SNES-Controller im Prinzip, also so ein viereckiger Kasten mit Knöpfen drauf, den du halt per Bluetooth mit deinem iOS-Gerät pairen kannst. Okay, und dann kannst du da wie, also alle, die die iCade unterstützen auch das Ding und da kann man so spielen. Die meisten, also das ist halt also da haben sie halt teilweise den Support so ein bisschen schlecht gemacht oder halt ein altes SDK verlinkt. Und dann merkt das halt, also dann erwartet halt, dass das Spiel, dass das Audio, also dass das Input-Device iCade heißt und nicht 8-Bitty und dann geht's nicht. Und so, also es hat irgendwie, also schöne Idee, klappt nur leider so semi-gut irgendwie. Ah, schade. Ja, das ist so die einzige Bedenken, was ich bei diesen ganzen Touch-Extra-Controls habe, dass die das mit dem, dass es kein von Apple abgesegnetes Interface dafür gibt und das halt nicht funktioniert. Ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass man nicht einfach den PlayStation 3 Controller pairen kann und fertig. Damit wäre es ja auch gegessen, weil da sind einfach alle Buttons und alles, was man so braucht und das ist Bluetooth. Mhm. Schade. Das ist wieder so eine Apple-Prangerei. Kickstarter angucken, ist eine irre Freude, da mal $30 hinwerfen und dann irgendwann. Man kann ja auf Kickstarter auch Menschen followen und gucken, was die fanden. Was für mich auch immer so ganz interessant ist. Also ich krieg dann auch immer eine Mail, so hier Dominik hat hier geklickt und das gefundet und so. Und das ist dann auch immer eine Anregung zu gucken, ob das interessant ist oder nicht. Jo. Jo. Ich habe noch mehr Hörerbeitrag. Hallo Fanboys. Ich habe eine App-Empfehlung für alle, die auf iOS-Geräten Musik machen. Diesen Montag kam nämlich Audiobus heraus. Die Entwickler Michael Tyson und Sebastian Dittmann haben Großartiges vollbracht und endlich die Möglichkeit geschaffen, Audio zwischen verschiedenen Apps zu streamen. Ich kann damit zum Beispiel die Drum Machine App Funkbox und den Synthesizer Sunriser in Loopy HD loopen. Dazwischen schalte ich noch den Synthesizer Analog als Filter und das alles auf einem iPad, alles live und ohne Audio Copy und Paste hinterher. Und alles läuft dazu noch sehr flüssig und ohne Latenz. Zum Start waren schon einige sehr gute Apps dabei, aber es werden immer mehr. Am zweiten Tag kamen schon zwei Apps dazu und ich denke, so wird es weitergehen. Soweit ich weiß, gibt es über 700 interessierte Entwickler, die Audio-Bus-Support in ihre Apps einbauen wollen. Das wird das Produzieren von Musik auf iOS-Geräten stark verändern, wenn nicht sogar revolutionieren. Denn endlich ist es möglich, unterwegs oder wo auch immer, ohne anderes Equipment an Sonnenideen zu arbeiten oder ganze Tracks auf dem iPad zu produzieren. Ich kann nun auch endlich live verschiedene Apps und Sounds loopen oder durch die Filtere anderer Apps jagen. Jetzt brauche ich nur noch Zeit, es auszuprobieren. So, das war's. Macht weiter so. Viele Grüße von Christopher aus Mainz. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das auch durch die News fliegen sehen, das Thema Audiobus. Ich finde es großartig, dass es wohl funktioniert hat, was einen Standard dafür zu etablieren und das eine konzertierte Aktion zu machen, vor allem für auch was technisch gar nicht so, also was eigentlich von Apples Seite her kommen müsste, aber was ist, was Apple, glaube ich, so gerne hätte auch, dass dann durchaus, also ich will mir mal angucken, wie das dann technisch wirklich läuft, weil ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, weil die Apps müssen ja alle weiterlaufen, ja? Ja. Da gibt es auf alle Fälle das Problem, wenn du mit Audiobus irgendwie zu viele Apps gleichzeitig verlegst, dann geht denen irgendwo der Speicher aus. Den Aspekt gibt es bestimmt. Ich weiß nicht, ob sie dafür eine Lösung haben. Aber sie müssen ja auch erlaubterweise im Hintergrund weiterlaufen und vielleicht tun sie dann so, als wären sie Skype. Na gut, also wenn sie Sound abspielen, dann haben sie ja das Problem im Wesentlichen nicht. Ja, aber die müssen ja, das kann ja nur eine App dann Sound abspielen eigentlich. Also da ist halt so die Geschichte, also wie sie es technisch gelöst haben, ohne einen existierenden Ort dafür wirklich in der API das zu machen, würde mich schon auch noch interessieren, habe ich jetzt bisher auch noch nicht gelesen. Und ja, großartiger Hinweis für alle, die wirklich Audio mit den Geräten machen wollen. Sehr, sehr fein. Ja, und dann probiere ich jetzt einfach noch aus, den Hörerbeitrag zu spielen, der gerade frisch reinkam. Mal sehen, was uns da erwartet. Schönen guten Tag, die Herren Fanboys. Ich habe eine ganz einfache Frage, und zwar suche ich schon seit längerem auf dem iPhone ein Programm zum Zählen. Also eine einfache Strichliste würde mir genügen. Ich alles, was ich dazu gefunden habe, ist ein Programm, das tatsächlich Strichliste heißt. Das ist leider ist das hässlich wie die Nacht und völlig ungenießbar. Darum wäre ich sehr dankbar, wenn ihr oder vielleicht die Hörer einen Tipp haben, eine schöne App, mit der man einfach nur zählen kann. So schwierig kann das ja wohl nicht sein. Vielen Dank, macht weiter so, bis bald. Ciao. Dankeschön. Ist ganz einfach sogar. Das ist nämlich vor 2 Folgen oder so auch in den Fanboys schon empfohlen worden. Mhm. Das Ganze heißt Bean Accounting App. Mhm. Was man natürlich im App Store so gut wie nicht findet, wenn man nach Bean sucht, weil Bean heißt alles. Aber was das macht, es macht halt irgendwie so bunte Vierecke, die man antippen kann, und dann kann man damit zählen, und man hat dann auch Geräusche hier so. Zwei-Finger-Tap kann man wieder was abziehen, wenn man wirklich so zählen will. Man kann wirklich dann nur auf Geräusch zählen. Man hat bis zu 9 Flächen, die man auch benennen kann an der Stelle, beziehungsweise auch dann, wenn man ganz reinzoomt, auch wirklich dann resetten kann und den Wert nochmal justieren, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich habe die auch schon erfolgreich benutzt, um Dinge zu zählen, nachdem du das so erwähnt hast. Und ja, kann ich nur empfehlen, wenn ihr die App findet, die hat das Icon ist so eine Bohne. Wir verlinken die auch. Mit so einem bunten, mit den bunten Vierecken irgendwie mit drin. Mhm. Ja. Erbsenzähler quasi, nur mit Bohnen. Ja. Naja, gut. Das soll es dann auch gewesen sein mit den Hörbeiträgen. Ich bin sehr zufrieden. So muss das öfter laufen. Und dann kommen wir zum etablierten Konsumteil der Sendung, wo wir Dinge empfehlen, die man kaufen kann. So. Der Dominik hat den Ruhm durchgespielt. Ja, ich auch. Aber Dom fangen an. Alle haben den Ruhm durchgespielt. Wir haben schon drüber geredet. Ja, aber nicht, dass ihr durchgespielt habt, oder? Du hast angeteasert. Ihr habt angeteasert? Ja, ich habe ja noch gar nicht angefangen gehabt. Ich habe bloß. Naja. Mir ist bloß der Pavlovsche Effekt. Nein. Ach, egal. Auf jeden Fall. Aber alle Fälle. Room. Hat es mir schmackhaft gemacht. Ja, ich habe auf dem iPad Retina habe ich das durchgespielt. Mhm. Weil da habe ich es irgendwie angefangen. Ich hatte mein Mini nicht zur Hand an der Stelle, was für so Grafikgeschichten ja eh noch mal ein bisschen schicker ist. Wow. Ich fand es extrem stimmungsvoll. Ich fand es genau die richtige Mischung von ein bisschen Pseudo-Story, die man so lesen kann, die aber nicht zu lange ist, die einen nicht so nervt, und Rätseln. Ich fand so die Menge auch richtig gut. Also es ist so länger, hätte ich fast ein bisschen anstrengend gefunden, weil man so in den Modus kommt, man will es durchspielen. Kürzer hätte ich auch noch okay gefunden, ehrlich gesagt. Ich hätte es gar nicht mal so. Also kürzer hätte es nicht sein dürfen. Ja, findest du? Also der Punkt ist, glaube ich, es hätte auch kürzer sein dürfen, aber dann hätte der zweite Teil schon draußen sein müssen. So. Also ich würde eigentlich jetzt gerne schon den zweiten Teil spielen. Echt? Also ich bin mit einem freudigen Erlebnis da rausgegangen, und ich bin immer froh, wenn ich Spiele fertig habe. So, also auch wenn ich mich beim zweiten Teil auch sofort wieder drauf freue und den auch spielen will. Mhm. Aber ich habe so in 3 Sessions oder so durchgespielt. Der erste Raum, der ging mir da fast zu schnell, weil der war eigentlich sehr hübsch und der war dann irgendwie gleich vorbei. Aha. Der zweite war sehr lange, aber auch sehr schön. War das mit dem Feuerzeugding? Ja, das mit dem Feuerzeugding und so. Die Rätsel haben sich so gut wie nicht wiederholt, fand ich, was ich gut fand. Ja. Was ich auch für Nachfolger als extreme Herausforderung sehe, wirklich auch wieder ein anderes Subset von Rätseln zu finden, die sich nicht so sehr wiederholen und abnützen und trotzdem schick sind. Die Bedienung fand ich insgesamt sehr fein. Es gab so ein paar Geschichten, da war die ein bisschen hakelig, vor allem wenn ich in Dinge reinzoomen wollte. Mhm. Also es gab so ein paar Stellen, die konnte ich mir nicht wirklich angucken. Mhm. Und später, also nicht später im Rätsel weiter schon, sondern später im selben Rätselzustand schon, weil dann Doppeltap irgendwie nicht, also da musste ganz fein getroffen werden oder so. Aber im Großen und Ganzen ist die Bedienung für so ein Game echt gut gelöst, finde ich. Ja. Also auch eher Lob an der Stelle. Und die Rätsel, ich bin einmal hängen geblieben, interessanterweise. Und genau an der Stelle hängen geblieben, wo der Hinweis auch nicht hilfreich war dann. Also das war dann so. Ja, da bin ich auch hängen geblieben an der Stelle. Genau, weil es gibt so einen Hinweis, den könnte man so verstehen, als würde auf was zielen. Wir wollen nicht spoilern, das wäre jetzt so komisch kompliziert. Als könnte er auf was zielen, was man schon gemacht hat. Und dann muss man erst raffen, okay, das habe ich aber noch nicht gemacht, weil das Hint-System ist schon so gut, dass es immer einen kontextsensitiven Hint gibt. Also es ist wirklich so, in dem Hint steckt was drin, was du als nächstes machen sollst. Das kannst du auch wirklich tun. Also ich dachte auch, das Hint-System ist, das laggt ein bisschen und hat noch nicht kapiert, dass ich das eigentlich schon getan habe. Und das ist ja erst der zweite von drei Hints und vielleicht beim dritten checkt das dann und bringt mich wieder auf den aktuellen Stand und ja, vor allem, aber wie er formuliert ist, ist auch einfach Quatsch in der Hinsicht. Ja. Weil er hätte vorher auch so formuliert sein müssen. Ja, naja. Aber ansonsten war das Hint-System sehr gut. Das hat mich gut durchgeleitet. Ging mir auch so. Ich bin dann nicht mehr so hängen geblieben, aber trotzdem hatte Spaß mit dem Rätsel. Beim letzten Raum hatte ich noch so ein bisschen, war ein bisschen nervig, dass ich ein paar Dinge irgendwie nicht antappen konnte, obwohl ich so gerne angetappt hätte. Ja. Was an sich von der Führung her schon ganz gut ist, dass man nicht irgendwie in was rumvorwerken kann, was einem gerade überhaupt nichts bringt. Gleichzeitig war da so offensichtlich Markierungen in dem Ding, die wollte ich gerne angucken. Ja, da wollte ich gerne ran und dann konnte ich mit Pinschen nicht da ran und mit Doppeltap bin ich immer auf das Ding daneben gekommen, wo dann immer derselbe Hinweis wieder kam. Das war so ein bisschen. Ja, das war von der Bedienung am nervigsten, fand ich, dass wenn ich zurückpinschen wollte und die Gesamtübersicht gehabt, dann hat er den Hinweis abgespielt. Aha. Also wenn auf einem Objekt ein Hinweis war und ich an der Stelle gepinscht habe, dann hat er den Hinweis abgespielt, anstatt mich zurückzubringen. Ah, okay. Also das hat mich am meisten genervt. Ich fand es zwar nervig, dass wenn ich dann öfter mal in dasselbe Ding rauskomme, da immer wieder derselbe Hinweis kam. Es gab es noch ein, zweimal. Aber es ist wirklich alles, das sind kosmetische Dinge. Also es ist wirklich so im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr schön gelöst. Und für meine Begriffe eben auch so die Essenz von so einem Rätselding. Ja? So Mist ohne Nerv. Ja, und also um nochmal den Bogen zum Anfang zurückzumachen, ich finde halt dieses Setting auch super. So dieses Lovecraftige, Okkulte, da ist so ein Protagonist, den du nicht wirklich siehst und kennst, den du nur noch diese Notizen quasi ein bisschen nachvollziehen kannst und der halt immer mehr so in den Wahnsinn abgleitet und du mit ihm. Das funktioniert für mich ganz gut. Ja. The Room. Hatten wir letztes Mal schon empfohlen, tun wir dieses Mal zu dritt und wieder. So. Ich habe jetzt hier ganz lange Liste. Weihnachtsgeschenkliste. Ich habe mir überlegt, es ist ja jetzt so die 99. Folge, was ziemlich wurscht ist. Ja. Es ist aber auch die Folge, die so die letzte Folge ist, wo man noch Weihnachtsgeschenke rechtzeitig geliefert bekommt, wenn man sie bestellt. Deswegen wollte ich mal so das Jahr ein bisschen Revue passieren und habe relativ grob einfach so Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, das war cool, was wir hier vorgestellt haben. Das ist vielleicht nochmal eine Erwähnung wert, nochmal drauf einzugehen. Genau. Was waren denn so die Highlights dieses Jahr? Ihr dürft es gerne mit ergänzen. Genau, also du hast als erstes aufgeschrieben Ghost Trick. Ja, erstmal ein bisschen iOS-Software. Mhm. Welche Spiele sind bei mir hängen geblieben? Oder würde ich immer noch uneingeschränkt empfehlen? Da ist Ghost Trick gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit der Story. Das ist übrigens jetzt im Vergleich zu Room zu lang gewesen. Das heißt, da muss man sich schon wirklich lang Zeit nehmen, um das Ganze durchzuspielen. Du willst schon wissen, wie geht's weiter? Und da ist immer die Gefahr, dass du irgendwann mittendrin abbrichst und dann den Faden verloren hast. Ja, ja, ja, ja. Weil die Story ist halt wirklich sehr schön modelliert, die ganze. Und man will da auch die Geschichte wissen. Aber Ghost Trick kann ich echt nochmal empfehlen. Was ich auch viel gespielt habe, war Tiny Wings HD. Beziehungsweise ich habe gar nicht so HD gespielt, sondern dann durch Tiny Wings HD wieder das alte Tiny Wings ganz viel gespielt. Interessanterweise, es funktioniert für mich immer noch. Ja. Was ich nicht ganz so viel gespielt habe, was mir aber ganz gut gefallen hat, war Nihilumbra. Mhm. Das hatte ich auch mal erwähnt, dass das sozusagen diese Phase aus Portal 2 ist, wo man diese Gele rumsprüht auf so einen 2D Sidescroller. Gemünzt auch ein bisschen mit Story. Die Story war jetzt nicht so super stark, aber schöne Atmosphäre. Mhm. Das möchte ich da nochmal erwähnen. Dann, was ich sehr, sehr viel gespielt habe und da bist du schuld, ist Super Hexagon. Ja. Ihr könnt immer noch meine Rekorde schlagen, wenn ihr möchtet. Mhm. Das war so ein Action-Game und zwar super hart. Was ich da, so großartig. Was ich da am schönsten fand, war tatsächlich zu sehen, dass du nach 2 Sekunden stirbst. Mhm. Und wenn du das dann über 2-3 Wochen spielst, dann schaffst du diesen Level halt plötzlich 90 Sekunden und du denkst dir, wieso bin ich da jemals bei 2 Sekunden gestorben? Das ist doch total easy breezy. Also das war für mich so das Nette an dieser App, dass man so sieht, wie elastisch so das Gehirn ist und woran sich das alles gewöhnen kann. Das stimmt. Genau, das waren so meine iOS... The Room hast du noch dastehen. Ja, genau. iOS noch The Room. Das haben wir ja gerade noch mal erwähnt. Würde ich auch auf jeden Fall zu den Top-Titeln dieses Jahr dazu tun. Und dann weitere Computerspiele. Fällt mir nur eins ein, was sicherlich, wo keiner einen Weg vorbeigefunden hat hier bei dem Podcast. Das ist Journey. Ja. Der Grund, warum es sich für mich lohnt, eine PS3 zu im Raum stehen zu haben. Oh ja. Gibt es jetzt auch als Collector's Edition übrigens. In Deutschland jetzt auch endlich? Nein, muss man importieren aus UK. Mhm. Aber das ist eine Collector's Edition zusammen mit Flow und Flower. Das heißt, man kriegt so die drei, wie heißt es, That Game Company Spiele, kriegt man quasi auf einer Disc. Aber was mich zum Verschenken dann auch wirklich mehr interessieren, ja, das ist natürlich toll zum Verschenken. Da sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, iOS-Spiele kann man auch verschenken. Ja. Deswegen ist halt irgendwie so rein physikalisch, ist halt immer wenig da dann. Ja, aber so die E-Mail, ich glaube, den Code kannst du dir dann auch ausdrucken und so. Ja. Ja, also kann man relativ ganz nett machen. Und ich will natürlich dann noch so einen Hinweis in eigener Sache nicht vergessen. So Lost Cities ist natürlich auch ein tolles Spiel. Ja, genau. Man kann auch Spiele verschenken. Kann man auch verschenken oder man kann es auch zum ersten Mal ausprobieren, wenn man es noch nicht gekauft hat. Gerade jetzt so in Vorbereitung von der nächsten Erweiterung von Carcassonne, die auch hoffentlich noch den Store schafft vor Weihnachten, haben wir nämlich das Undenkbare gemacht, nämlich einen Sale im Moment, das heißt, Lost Cities ist immerhin günstiger. Ihr könnt praktisch alle eure Freunde ganz günstig mit Lost Cities beglücken und dann euch duellieren bis zum geht nicht mehr über die Weihnachtsfeiertage. Es macht nach wie vor tierisch Spaß, finde ich. Ganz ja, so süchtig wie das macht, ist das ja irgendwie auch so ein ein Geschenk für Feinde, nicht nur für Freunde. Ja, aber gerade an den Weihnachtstagen hat man ja ein bisschen Zeit auch zu spielen, stimmt. Das ist ganz gut. Ja. Aber zur Collector's Edition wollte ich noch ganz kurz, das Interessante daran war für mich eher so der Commentary, den ich gerne hätte. Der ist da auch mit dabei. Also zu Journey selber. Ja, und irgendwie so eine Featurette dann noch und so. Ja, also ich habe sie leider nicht. Ja, ich habe mir die bestellt, aber die ist noch irgendwie... Ich habe sie leider nicht. Hust, hust. Liebe Family. Curiosity hat es nicht auf deine Liste geschafft? Eine Curiosity hat es nicht auf meine Liste geschafft. Also wie du da rumgetappt hast, während wir Mittagessen waren, so kurzzeitig hätte ich schon fast gedacht. Ja, das ist ja... Nee, am Anfang durchaus, aber dann hat es sich zu einem Hassobjekt. Aber jetzt ist doch das tolle Update und jetzt ist es so, wie es eigentlich sein sollte, hast du nicht mehr aufgemacht. Ja, soll ich vielleicht nochmal aufmachen. Ja, ich auch nicht. Es haben einige Spiele nicht drauf geschafft, die, wo ich am Anfang gedacht habe, die sind nett und dann habe ich sie dann doch wieder in die Ecke gepfeffert. Weil sie dann doch nicht so toll waren. Und ein paar, die wirklich nett waren, aber halt sich ganz schnell abgenutzt haben. Du hast aber auch noch was für Nicht-Spieler aufgeschrieben. Ja, genau, so ein bisschen Hardware wollte ich nochmal erwähnen, weil Hardware lässt sich natürlich auch immer leicht verschenken. Ja. Hardware lässt sich leicht verschenken. Ja, apropos leicht, nicht mehr ganz neu, aber immer noch sehr stark in Gebrauch. Bei mir ist die Withings-Waage. Mhm. Kann Dito? Ich bloß empfehlen, wenn man damit nicht zu sehr die Botschaft sendet, oh, du bist aber zu dick, jetzt hier schenke ich dir eine Waage. Ja, stimmt, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man natürlich aufpassen, aber wenn man das Gefühl hat, die kann man jemandem schenken, das ist echt toll, um so ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie verändert sich das? Und ich glaube so, wenn man auf das Gewicht achten will, ist das fast das Wichtigste, sich das zu visualisieren. Geht es hoch, geht es runter, das bleibt es? Das Withingste quasi. Ja, ja. Das ist das Wichtigste. Also die benutze ich immer noch. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Inkling, den ich auch dieses Jahr vorgestellt habe, den ich überhaupt nie benutzt habe. Ja, ja. Da bitte Finger weg, weil das habe ich auch schon wieder in einem Blog gesehen, also als Weihnachtsgeschenk, so Gadgets, kauf doch einen Inkling. Ja, nee, das liegt halt weg damit. Die sollen das erstmal ausreifen lassen, dann kann man sich das überlegen. Ja. Bei der iCade habe ich ein Fragezeichen gemacht, weil da habe ich keine persönlichen Erfahrungen. Würdest du das empfehlen? Naja, die iCade ist schon ein sehr spezielles Gerät. Also ich weiß nicht, ob es mir ähnlich viel Spaß machen würde, wenn ich jetzt weder einen Dev-Account noch Jailbreak hätte. Also Jailbreak habe ich ja nicht, aber ich habe einen Dev-Account, was ja mehr oder weniger fast genauso gut ist. Aber wenn ich, wenn ich auf beides verzichten müsste, von altem Zeug, genau, also wenn ich jetzt im Store ja nicht so leicht genau zu finden ist. Also wenn ich auf beides verzichten müsste, dann wäre die Auswahl schon begrenzter und ja, es gibt viele iCat-Spiele, aber sich, also ist die Frage, ob man sich halt irgendwie, ob man so wahnsinnig ist und da so ein kleines Spielekabinett für, weiß nicht, 3-4 Dutzend iOS-Titel hinstellt. Also es ist schon, es ist schon Special Interest. So. Und man muss ein extra iPad kaufen. Stimmt, das ist ja da fest drin. Das ist da drin. Ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht ein guter Ort für das Nexus 7 auch. Ja. Weil das müsste ja auch gehen. Nee, aber eigentlich hat man ja so dieses große iPad jetzt, das irgendwie obsolet das geworden nicht mehr ist. Braucht. Das kann man fest in die iCat stecken. Yay! Also, wenn ihr einen iPad-Ständer braucht, ist vielleicht die iCat ganz interessant. Mhm. Dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, die, auf den Braven. Ja, ja, definitiv. Ja, sehr guter Hinweis. Nochmal zur Erinnerung, das war dieses Soundsystem mit... ja, so eine kleine Box. Ja, genau. Das ging über Bluetooth. Über Bluetooth und auch über direkt kleine Klinke rein. Wobei das direkt kleine Klinke so ein bisschen leiser war als Bluetooth, was ich ein bisschen komisch finde. Hm. Aber so... Du kannst auch mehrere zusammenschließen, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, dass du praktisch ein lauteres Soundsystem hast. Aber es hatte schon einen tollen Sound dafür, dass es so ein portables Ding war. Genau, es hat einen sehr, sehr tollen Sound. Das sieht vom Design her gut aus. Es gibt eigentlich die verschiedenen Varianten, also die etwas teurere Variante, die so eher wie die Mac Pro Aluminium-Look ist und die bisschen billigere, die dann irgendwie mehr so Farb-Aluminium-Look ist und noch die Rugged-Version, die... mit einer eigenen Tüte, mit einer Spritzwassertüte kommt und auch vom Klang her sind die, glaube ich, alle ziemlich gleich. Zumindest ich habe halt die das Rugged und das Aluminium. Ich habe die auch zu Hause massiv im Einsatz. Bespielen die von unterschiedlichen Geräten aus. Funktioniert an sich von der Verbindung her super. Vom Strom halten sie auch extrem lang. Ich meine, es sind auch noch ein Zusatzakku, wenn man sie machen will. Hm. Was ein bisschen nervig ist, ist eigentlich, der größte Nerv davon ist iOS, weil mit iOS kannst du halt beide Geräte pairen und das machst du halt mit, wenn du jetzt wirklich viele iOS-Geräte hast und wie bei uns jetzt irgendwie 2 Bravens zu Hause, dann sind die halt miteinander gepairt und wenn sich so ein Bluetooth-Gerät, das gepairt ist, einschaltet, denkt iOS, oh geil, da will ich hin, da musst du eine Einstellung machen. Ja. Und du kannst irgendwie deinem iOS nicht beibringen, dass es nicht automatisch auf dieses Gerät umswitcht. Und wenn es dann 2 Geräte gleichzeitig machen, dann gibt es natürlich Soundprobleme an der Stelle. Mhm. Und gerade wenn man jetzt in einem Haushalt ist, wo man 2 iPads und 2 iPhones hat, weil so von 2 unterschiedlichen Personen, die dann alle diese 2 anderen Geräte gepairt haben, dann kommt es schon öfter mal vor, dass die Musik sich scheiße anhört, weil die ab und zu mal so rüberspringt vom einen oder anderen Gerät. Das heißt, in so einem Kontext muss man relativ viel justieren, indem man, also bei uns ist es jetzt so, der eine Braven ist meiner, der andere ist ihrer und dann funktioniert das relativ gut, wobei ich dann immer noch dran denken muss, mein iPad jetzt praktisch die Bluetooth auszuschalten, wenn ich mit dem iPhone hören will, weil sonst ab und zu mal kurz das iPad sagt, hallo, und dann... Das ist schwierig. Aber das ist wirklich normale Bluetooth-Audio-Probleme, die vom iOS auskommen. Ja. Ja, dass man bei iOS nicht sagen kann, auch wenn dieses Gerät jetzt auftaucht, will ich es nicht benutzen. Ja, ja, und sobald du keinen Sound hören möchtest, kannst du es auch als Akku verwenden. Ja. Ja. Zum Laden. Sag mal, Dom, du hast doch auch noch so Kram dir geholt, so lichtmäßiges Zeug. Dieses Living Color. Warst du da? Philips Living Color Ding. Die Philips-Lampe, die mir irgendwie, ich habe da keinerlei Hackerei damit betrieben. Die eine Lampe finde ich toll, das ist so eine LED-Leuchte, die das komplette Farbspektrum am Start hat mit der kleinen Fernbedienung. Das ist ein Farbsystem bei Philips jetzt, da könnte man verschiedene Leuchten noch im Raum verteilen, wenn man praktisch ein bisschen mehr Stimmungslicht haben will. Ich nehme das jetzt, also bei uns im Wohnzimmer ist es hinterm Fernseher gerade und macht die Wand so hoch, das hat so ein indirektes Licht, das funktioniert dann echt gut, dafür ist es gut. Von der Reichweite her ist es halt ein LED, das heißt, es ist ein bisschen begrenzt und bräuchte halt dann wirklich mehrere von denen. Also lichtschwach. Nee, nicht wirklich lichtschwach, aber halt so Distanz wenig. Also es ist so ein bisschen lokalisiertes Ding. Mhm. Das habe ich bei den LEDs immer so das Gefühl, dass du halt, wenn du es als einzige Lampe im Raum hast, dann ist der Kegel irgendwann mal einfach vorbei. Aber in dem Kegel ist es relativ hell. Ja. So, das ist für mich so es die Eigenschaft ist, von LEDs. Das hat ein Moodlight, so. Also dann, dafür funktioniert es auch ganz gut. Genau, und das ist, wie gesagt, so ein ganzes System, das kann man sich irgendwie im Raum verteilen, dann mit einer Fernbedienung steuern und auch synchronisiert steuern und Voreinstellungen machen. Und wie oft stellst du das um? Ich habe es eigentlich im Wesentlichen auf ein bisschen, bisschen gelb-orange oder bläulich. Also ich mache das schon. Ja, du stellst noch um. Also ich stelle noch um, ja. Deswegen wollte ich auch die Hardware-Sachen ein bisschen jetzt nochmal noch mit Distanz ansprechen, weil oft benutzt man sowas eine Woche lang und dann pfeffert man das in die Ecke. Was ich ja auch habe, sind so diese Osram-LEDs, diese Klebeleisten, die es auch von anderen Marken gibt mit dieser einen Fernbedienung. Die habe ich auch so als Basis, so Grundbeleuchtung eher so im Schlafzimmer. Da ist es schon eher so, dass es von den Farben her eigentlich weiß bis gelb eigentlich hauptsächlich in Benutzung ist. Und ab und zu mal irgend so ein Stimmungsknopf, aber das ist nur, weil die Fernbedienung halt so beschissen ist, dass man eher ab und zu irgend so eine Farbe erwischt. Also da nehme ich eigentlich nur ein, zwei Einstellungen her. Die gibt es, glaube ich, auch von IKEA mittlerweile. Das ist dann, kann gut sein. Das ist, glaube ich, die Leisten kann man sogar von den verschiedenen Herstellern mischen, weil das halt wirklich so diese also drei LEDs alle 3 Zentimeter oder so und dann immer mit Steckverbinder hinten dran. Das ist wirklich, glaube ich, genormiert. Auch die Fernbedienung sieht bei allen von diesen Herstellern gleich aus. Die kommt eh aus derselben Kinderarbeitsfirma irgendwo. Und dann hattest du noch ein Putzgerät. Ich habe noch ein Putzgerät. Und zwar diesen Ball, der... Erklär's mal. Den Robomob. Wir hatten ja den Roomba. Genau. Und der Roomba hat ja zumindest, weiß nicht, von meiner Seite her, damit der Zeit gefloppt, weil zu viele lange Haare frisst sich ein, muss man ausleeren. Eigentlich nette Idee, aber funktioniert nicht so. Und der Robomob ist so eine ganz reduzierte Variante davon. Also muss man selber anmachen, lädt sich nicht automatisch und fährt auch nicht wieder nach Hause, macht auch keine Geräusche, sondern ist im Endeffekt nur so ein kleines Gestell, wo man unten dran so Swiffertücher dran machen kann. Also entweder man macht Swiffertücher dran, die muss man zurechtschneiden, damit die so ein Loch haben, damit der Ball da drin kugeln kann. Oder man kauft halt die Dinger von die dafür gedacht sind, was so Ringe sind, ja, also so Heiligenscheinringe, so von der Größe her. Und dann ist da einfach ein Unwuchtball drin, der halt durch die Gegend fährt und wenn er an die Wand anstößt, dann fährt er halt in eine andere Richtung, weil er halt so, der rollt halt einfach. Und es ist halt nicht ein Sauger, sondern es ist so ein Swiffer-Tuch-Durchwischer. Also man könnte auch einmal ein Tuch um sein Swiffer-Ding nehmen und dann überall durchwischen, bis auf ein paar Sachen unter den Türen und so weiter hindurch, wo der Ball besser hinkommt, weil er wirklich so eine ganz, ganz flache Basis hat mit so nur einem Gestell in der Mitte, das ist so ein Käfig in der Mitte. Mhm. Und da kommt er ziemlich gut, also so ungefähr, weiß ich nicht, so eine Handbreit, wirklich in ganz flache Spalten eigentlich auch gut rein. Und die Swiffer-Tücher ziehen eigentlich den Staub da auch ganz gut raus. Dafür ist es, kann er ein bisschen mehr als selber wischen. Und der läuft noch regelmäßig. Ja. Also gerade wenn ich jetzt mal schnell, was weiß ich, Gäste kommen bald und ich muss eigentlich noch gleichzeitig kochen, dann mache ich halt das Ding nochmal an, dann ist zumindest so grob ein Staub nochmal währenddessen. Und so. Oder halt so, es macht einfach mehr Spaß, das Ding laufen zu lassen, als selber zu wischen. Weil auch wenn dieses keine Geräusche hat und so weiter, ist es einfach ganz nett, wenn es irgendwie so durch die Gegend tickelt und so ein bisschen. Das Ding quietscht dann auch ein bisschen, weil es ist so eine verschraubte Kugel, die hat, oder Motor, also irgendwie kommt da ein bisschen Dreck rein und es macht aber eher sympathischer. Der kleine quietschende sympathische Putz. Ja. Dann noch was für den kleinen Geldbottel, da kamst du drauf, nämlich sich diese kleinen Musicboxen zu kaufen, die man selber programmieren kann. Also diese, wie nennt man die? Spieluhr. Ja. Die kennt man ja zum Kurbeln, wo dann für Elise kommt und so. Genau. Und da gibt es welche bei Amazon, ich glaube von verschiedenen Herstellern auch. Ja, ich glaube, es ist alles derselbe Hersteller. Wo du so einen Papierstreifen hast, den du selber lochen kannst. Genau. Und das finde ich halt auch eine nette Idee, wo man entweder so vorm Verschenken selber was reinstanzt oder auch so einfach verschenkt. Ja, kann man sich im Internet auch irgendwie Stanzanleitungen gucken und dann irgendwie Portal Still Alive lochen und so. Genau. Also da gibt es auch so eine Community, die da hier drauf abfährt. Ja, und wenn ihr unbedingt ein Brettspiel kaufen wollt, ich habe ja dieses Jahr Santa Cruz rausgebracht, das könnt ihr kaufen. Und wenn ihr unbedingt ein Buch braucht. Ein großartiges Geschenk übrigens, kann ich dir empfehlen, das Smartbook von Marcel. Das, genau. Das geht immer. Das geht immer. Das ist ein ganz tolles Notnagelgeschenk, was man auch noch relativ kurzfristig sich holen kann, weil Buchhändler liefern ja noch bis einen Tag vorher. Ja, aber wobei Sonntag, also ich weiß nicht, ob Sonntag Buchhandlung geliefert wird. Aber. Nee, aber in der Buchhandlung kann man ja Bücher für den nächsten Tag bestellen. Das funktioniert normalerweise auch vor Weihnachten noch ganz gut. Deswegen, das muss auch noch das ist nicht deswegen, aber ich kaufe gerne Bücher zu Weihnachten. Das ist auch immer so eine Zeit, wo man die dann auch lesen kann. Ja, das stimmt. Also nach Büchern muss ich auch noch mal gucken. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gelesen dieses Jahr. Aber du könntest ja den Hobbit lesen. Ja, aber man könnte ihn sich auch einfach im Kino ansehen. Genau. Aber wer würde das tun? Ich zum Beispiel. Ich habe nämlich gestern schon das getan. Er läuft schon an oder war das im Preview? Offiziell läuft er heute an und das Cinema hat eben gestern schon 4 Preview-Vorstellungen gemacht oder so. Musstest du dich verkleiden? Nein, ich musste mich nicht verkleiden. Ich konnte meine Schuhe anlassen. aber in der Vorstellung vor mir war jemand mit so einem Galadriel-Mantel-Zeug, also wo die Fellowship dann diese Elbenmantel bekommt irgendwie. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall diesen Film gesehen. Ich muss sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Es ist halt irgendwie, es ist jetzt nicht Herr der Ringe, aber es ist der Hobbit und es fühlt sich so an, als würde es dazugehören. Und ich meine, man kennt die alten Nasen, ja, also irgendwie Elrond ist dabei und Galadriel ist dabei und Gandalf ja sowieso. Und man fühlt sich irgendwie zu Hause und das ist halt einfach eine. Es fühlt sich so ein bisschen anders an von der Erzählstruktur. Es nimmt sich nicht so ernst wie Herr der Ringe. Also es ist auch schon ein bisschen Comedy Relief drin, ein bisschen Slapstick so. Aber nicht Jar Jar Binks mäßig. Aber nicht Jar Jar Binks mäßig, genau. Es ist halt, es trifft halt den Ton von dem Hobbit relativ gut auch so als Erzählding. Ja, also so diese Bilbo schreibt für Frodo so eine Art Kinderbuch-Geschichte. Diese Art zu erzählen, die bringt der Film auch ganz gut rüber. Mhm. An sich ist es ein bisschen länglich, also dauert, glaube ich, knapp 3 Stunden und ist der erste von 3. Wow. Ja, Peter Jackson halt. Also der kriegt sich halt irgendwie nicht kurz gefasst. Es fühlt sich aber an keiner Stelle jetzt wirklich so an, dass du sagst, oh, wann geht's jetzt endlich weiter? Und das ist jetzt irgendwie. Aber es ist halt irgendwie, er nimmt sich halt Zeit für alles. Ja, das merkst du schon. So, es ist halt irgendwie nicht so, dass jetzt irgendwie doch so eine Szene halt durchhetzt und dann du irgendwie in 3 Minuten hier mal Gollum versus Bilbo irgendwie abgefeiert bekommst, sondern das ist halt irgendwie ausführlich. So, finde ich auch gut, aber du musst ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und ist die Kurzfassung Spaß dran haben, sogar in Herr der Ringe zu sehen? Ja, so genau. Die also man dieser es fühlt sich alles auch so ein bisschen an, wie als, oh, da habe ich schon mal so ein bisschen was von gehört. Im Sinne das wäre gesehen. Toll dann, an diese Stelle von Herr der Ringe einfach dann die Trilogie vom Hobbit reinzuschreiben. Ja, ich glaube, das auch lustig. Findet am 9. das, statt. Oder? Und übrigens, das ist auch lustig, weil der Film, der spliced irgendwann so. Ja, also okay. Der Herr der Ringe geht ja so los, dass irgendwie Frodo und Bilbo da in Beutelend sitzen und irgendwie diese Party planen und irgendwann fährt die Kamera dann mit Frodo mit, wie er da durch Hobbiton durchhüpft und oder durch Shire oder was auch immer. Und da ist es halt so, dass Frodo halt dann irgendwie weggeht und die Kamera bei Bilbo bleibt und Bilbo halt den Hobbit schreibt. So, also da ist so quasi so der Gabelt der Film. So ach was. Ja, das ist voll lustig. Ja, und an sich, also ich kann ihn empfehlen. Er hört halt irgendwann auf einfach. Ja, also es wie halt der schon, erste Herr der Ringe-Teil. Ja, genau. Also es ist nicht ganz so schlimm so von dem Cut wie der erste Herr der Ringe, aber es ist halt einfach so und jetzt sind wir hier und wir sind noch nicht da, wo wir hin wollten, aber der Film ist jetzt zu Ende. So, auch okay. Ja. Aber es ist halt, unterwegs werden viele, viele, viele Orks und Trolle und was nicht alles geschnetzelt, da muss man auch dran Spaß haben. Aber an sich kann ich den Film sehr ans Herzen legen. Ich meine, wird wahrscheinlich eh nicht außen vorkommen, weil er ja so ein Weihnachtsblockbuster ist. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist HFR. Das ist ja irgendwie der erste große HFR-Film, HFR High Frame Rate. So dieses neue Kinoformat, das jetzt Jackson und Cameron... Mehr als 24 Bilder pro Sekunde? Ja. Und warum kannst du das nicht empfehlen? Nee, das erkläre ich dir gleich. Also, dieses Ruckeln vom Kino loswerden. Ja, also der Peter Jackson und der James Cameron haben gesagt, hier so, wir wollen jetzt endlich dieses Ruckeln loswerden und hier 48 Frames pro Sekunde, also die doppelte Framezahl. Das führt halt im Wesentlichen dazu, dass alles sehr viel schärfer ist bei Bewegungen. Mhm. Ja, und dass alles sehr flüssig aussieht. Mhm. So, auf eine technische Art und Weise ist das auch alles ganz super. Und also es hüpft halt wirklich ein bisschen mehr von der Leinwand runter, als es das vorher getan hat. Mhm. Das Problem ist allerdings, das macht halt die Filmästhetik komplett kaputt. Ja? Es sieht halt aus wie Video. Es sieht nicht mehr aus wie Kino. Ja? Und ja. Es ist halt irgendwie die Hobbit-Doku. Ja, es ist so die Doku-Soap live aus Hobbington. Ja, es ist so RTL mit Hobbits. Ja? Also so vom Gefühl her. Es ist nicht mehr Kino. Ja? Und gerade Herr der Ringe lebt halt für mich davon, dass das so episch ist und auf der Leinwand und irgendwie so in diesem. Also das da macht halt einfach so diese Kino-Ästhetik viel aus von dem, was den Film für mich toll macht. Und da ist halt genau HFR an der Stelle so das, was für mich den Disconnect macht. Ist es so, dass er überall mit HFR läuft oder ist es nur so... Ausgewählte Kinos. Aber weil ich würde es schon gerne mal sehen, wie das denn so ist, weil dieser Effekt von wir machen jetzt einen Schwenk und ich fühle mich wie auf der Wii, ist es so... Also gerade also für diese Hubschrauberfahrten und so ist es großartig. Ja, da ist auch gar nicht, da geht so gar nicht so viel kaputt von dem Kinofeeling. Aber so wenn du so Leute interagieren siehst und irgendwie wenn die schnell irgendwie so irgendwie, ich habe so diese Szene im Kopf am Anfang, wo sie in den Tisch stecken. Und du siehst halt so die Hände wie so hin und her. Ja. Also erstens sieht das irgendwie zu schnell aus, weil du im Kino halt so dieses Ruckeln gewohnt bist. Ja, und irgendwie, das sieht so aus, als wäre es mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Ja, ist es nicht, aber es sieht irgendwie so aus. Ja. Und es sieht halt einfach nicht, es ist nicht Film. Ja, es ist halt irgendwie, es ist so, als hätte halt jemand seinen Camcorder drauf gehalten, als wäre das irgendwie mit dem iPhone gefilmt. Ja, also gar nicht so sehr von der Linse und vom Lightning und was nicht alles, aber es ist halt irgendwie so dieses, es ist eine andere Ästhetik. Aber ich mag das. Ich glaube nicht, also interessiert mich, ob du das auch für Filme magst. Jetzt muss ich den Film im Kino gucken, ja. Scheiße. Aber ich mag das. Also es ist halt auch dieses, wenn sie dann irgendwie in Rivendell sind und so und dann halt, also es wirkt halt, es ist halt so diese seltsame Mischung aus, fantastische Stadt, Kostümierung, 3D-gerenderte, was auch immer, und dieses ultra-realistische Video-Doku-Dings, das beißt sich so ein bisschen. So ein bisschen so diese, wenn eine Geschichte im Fernsehen schlecht ausgeleuchtet ist und in der anderen Kamera aufgenommen ist und du so ein bisschen so dieses... es ist zu klar, es ist zu scharf, es ist zu wenig. Star Trek Kino versus Fernsehen so ungefähr. Ja, ja, genau. Also jetzt die Remastered HD von Star Trek vielleicht, wenn du die im Kino gucken würdest, so versus den Filmen, die ja wirklich diese dunkle Farbstimmung und so und sowas. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich glaube aber, ich meine, wenn man dann damit arbeitet, dass man es dann auch hinkriegt. Das Problem ist, glaube ich, dadurch, dass es so angelegt ist auf die 48 Bilder pro Sekunde, ist es ja, das soll es ja degraden können. Soll ja auf normal. Also ja. Wenn du jetzt praktisch das mit Effekten füllst, um wieder den alten, also für so Tischszenen und so weiter, um wieder diesen Moment hinzubekommen und die Stimmung, dann musst du auch noch darauf aufpassen, dass es, wenn du es halbframe-mäßig hast, es nicht kaputt geht. Also ja, man könnte natürlich. Also das hast du mit 3D jetzt auch schon im Kino, wenn du irgendwie einen neueren Film in 2D anguckst, dann denkst du dir ab und zu, was soll denn diese Kamerafahrt jetzt hier? So, das ist irgendwie total, warum kommt jetzt hier dieser Hubschrauber so über 30 Sekunden lang mir entgegen? Ja, oder das Gewackel von, wie heißt es denn, der eine große 3D-Film, Unobtainium. Dings, Avatar. Avatar. Ja. Ja, bei Avatar hast du auch so, da hast du halt so in den Laufszenen halt immer so ein Kameragewackel, das ohne, dass es 3D ist, einfach nur, du wirst schlecht und es sieht scheiße aus, weil da würdest du einen Steadicam-Fahrt haben wollen. Fürs 3D ist es super, weil du halt mehr drin bist. Ja, so, und also es ist halt irgendwie, es verändert das Medium halt so sehr, dass es halt auch den Film verändert. Ja. Und das ist halt schwierig. Ja, also, vielleicht wird dieses 48-Frames-Ding noch cool, aber irgendwie, also, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich jetzt wirklich alt werde, weil das ist so die erste Technologie, wo ich sage, so, wer braucht denn das wirklich? Ja. Ja, ich glaube, das ist alt. Ich glaube auch. Ah, ja. Dann habe ich noch was Letztes. Und zwar, wenn wir schon vorher über die Wii so gebasht haben, ich könnte über den 3DS natürlich genauso mich ärgern. Will ich jetzt aber nicht. Ich will über ein Spiel reden, das für den 3DS rausgekommen ist, das mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das neueste Paper Mario rausgekommen. Eine Serie, die ich sehr mag. Also, wer es nicht kennt, Paper Mario ist so ein bisschen Action-RPG in der Mario-Welt. Und du bist so ein flacher Mario. Also so ein Ausschnitt, der so seitlich läuft. Und alle sind, alle Figuren da drin sind auch so aus Papier und ausgeschnitten und das ist irgendwie so der ganze, die ganze Ästhetik und damit wird auch ein bisschen Spielgeschehen gemacht. Für mich, was die Serie auch noch ausmacht, ist, dass du halt so Kämpfe hast, wenn du den Leuten, also du bist eigentlich so ein bisschen wie bei Mario, hüpfst so rum und du kannst halt, um einen Kampf zu starten, auf einem Monster draufhüpfen oder mit irgendwie einem Hammer draufhauen. Dann hast du praktisch den ersten Angriff im Kampf schon gemacht. Wenn dasselbe kann umgekehrt passieren, und die Kampfszenen selber sind dann halt eigentlich so so ein bisschen so rundenbasierter Kampf, aber mit einem immer mit irgendeinem kleinen Twist. Also bei den ganzen Paper Marios so ein bisschen unterschiedlich. Aber die Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, dass du noch eingreifen kannst. Das heißt, du kannst, wenn du praktisch dieses rundenbasierte Ding einstellst, dann ist es immer so, du kannst noch Knöpfe drücken, während dieser Angriff passiert und es verbessert den dann nochmal. Oder du kannst dich verteidigen, indem du nochmal so ein bisschen Action-Event machst. Was für mich so diese rundenbasierten Kämpfe viel interessanter macht noch, weil du halt immer diesen Knopf drücken musst und du musst immer das Timing hinkriegen, aber du kriegst es nicht hin. Manche von den Angriffen gehen gar nicht gut aus. Wenn du nicht das richtige Timing hast, die bringen dann gar nichts. Das ist dann so ein Risiko. Und jetzt das neue Paper Mario für ein 3DS ist wirklich sehr fein gemacht. Sie haben noch ein bisschen an diesem Kampfsystem wieder geändert. Man hat jetzt Stickers, man muss genügend Stickers haben, um einen Angriff auszuführen. Also beim Anfang von einem Kampf musst du immer einen Sticker kleben, der dann einen Angriff macht. Also irgendwie den Hammer oder den Schuh zum Springen und so weiter. Und die musst du halt immer wieder einsammeln und überall irgendwie runterkleben und die kannst du irgendwie, wenn du Glück hast, ein bisschen upgraden in irgendeiner Form und du musst die halt auch finden und du hast nur eine begrenzte Anzahl von Sticker dabei. Das ist so dieses ganz gut austarierte System, wie du da so durch die Gegend läufst. Bei den Endgegnern brauchst du immer so ein bisschen, also gäb's immer so einen Shortcut, wenn du das richtigen Deluxe-Sticker hast. Also es gibt so Gegenstände, die du finden kannst, die dann nicht in dieser Paper-Optik sind, was sehr seltsam aussieht. Also so eine Glühbirne zum Beispiel, die dann irgendwo so mitten in dieser Paper-Welt lebt, aber die halt so fotorealistisch ist. Okay. Es funktioniert erstaunlich gut und die kannst du dann in deiner Heimatbasis dann noch zum Sticker machen, wenn du so gefunden hast oder auch wieder kaufen. Und die haben dann so Super-Power-Sticker, die brauchen dann ein bisschen mehr Platz in deinem Album, also wenn du die mitnehmen willst. Oder hat viele, viele Rätsel. Also dieses RPG-Element ist auch gut gelöst, dass du halt immer so kleine Rätsel hast, wo du musst so in diese Welt ans Ende kommen und dazu musst du halt das und das und das einsammeln und innerhalb der Welt kannst du da wieder irgendwo Sticker kleben. Es gibt so eine Parallelwelt, also bei der Wii war es ja irgendwie so, dass du die Welt umdrehen kannst, also so 90 Grad drehen und dann einen Effekt hast. Hier ist es so, dass du so praktisch, dass du Sticker kleben kannst in deinem Bildschirmausschnitt, den du jetzt hast. Also wenn da irgendwas Auffälliges ist, kannst du Y drücken und dann fährt es so nach unten und dann kannst du einen Sticker darauf kleben vielleicht. Dann siehst du so eine Umrandung und du musst halt den richtigen Sticker kleben, damit das Richtige passiert für die größeren Geschichten. Und du musst überhaupt auf die Idee kommen, in diesem Moment auf diesen Sticker-Button zu drücken, damit du diese Ansicht hast. Und so vom Level-Design her bisher, ich habe so die erste Welt durch, ein bisschen drüber hinaus, gefällt mir alles sehr gut, ist ein Top-Mario-RPG-Spiel, diese Paper-Optik gefällt mir gut, eigentlich schon, gerade wo ich jetzt New Super Mario Bros. Wii gesehen habe, irgendwie reizt mich das noch mehr, ich glaube auch, weil ich es weniger oft schon gespielt habe, das ist jetzt irgendwie meine dritte Begegnung irgendwie mit Paper Mario, und kann ich empfehlen, für jeden, der ein 3DS hat, genau. Gut, schön. Dann? Ja, dann sollten wir jetzt alle weihnachtsfit sein. Ja, wir hören uns dann nächste Woche zur 100. Folge. Ja, genau. Wir gehen das aber ganz entspannt an, in gewohnter Runde und dann quasi die Vorbescherungssendung. Die kann man dann als Podcast runterladen und hören, wenn man aufs Christkind wartet. Warten aufs Christkind mit den Fanboys. Es gab da immer eine Pumuckl-Folge, die habe ich dann immer gehört. Die war Christkindl-Abend. Welche denn? Pumuckl und der Weihnachtsmann, weiß ich nicht genau, wie die hieß. Christkind wahrscheinlich. Pumuckl wartet aufs Christkind, weiß ich nicht genau, aber da wurde es immer, ja, so in Echtzeit habe ich das dann parallel gehört, während ich gewartet habe. Ja, also ihr könnt dann die Fanboys hören nächste Woche fürs Christkind. Und bis dahin entlassen wir euch in die Nacht oder sonstige Resttageszeiten nach einer doch überlangen Folge diese Woche. Ja, also lobt uns nicht für die gute Länge des Podcasts, sonst rächt sich das ändern fort. Wir Dinge. Genau. Aber ciao, ciao. Servus. Ciao. Were roaring.